Referenten heute Nachmittag, den Herrn Eberhard Weiß von der Universität München, der ja, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, einer der besten Kenner der französischen und napoleonischen Epoche in Deutschland ist und der französisch-deutschen Beziehungen. Einen so guten Kenner, dass es sich ja übrig, ihn mit einzelnen Werken vorzustellen. Ich glaube, es sind genügend Arbeiten bekannt. Wir könnten ja eventuell auch doch hier so einige Arbeiten aus dem betreffenden Bereich, aus der Bibliothek morgen einmal hier aufstellen, sodass Sie sich informieren können. Und Herr Weiß hat vorgeschlagen, dass auch bei ihm Abschnitt für Abschnitt zusammenfassend etwas übersetzt wird. Und dann wird also Herr Wandruschka, illustre Präsident, freundlicherweise diese Übersetzungsarbeit übernehmen. Ich bin gebeten worden, darauf zu dringen, dass die Diskussionsbeiträge kürzer werden. Also der Vorschlag kommt nicht von mir. Es ist nicht so, dass die Koordinatoren also mit autoritär etwas auferlegen wollen, sondern gerade aus dem Kreis der Stipendiatinnen und Stipendiaten ist der Wunsch geäußert worden, darauf zu sinnen, dass die Diskussion kurz ist. Wir werden nach Ende dieses Vortrages überlegen, wie wir das machen. Wir müssen also ein zeitliches Limit einsetzen und dann hart das Wort entziehen, damit hier auch noch etwas Lebensqualität und nicht nur Arbeitsqualität bleibt. Bitte sehr. Ich darf... Wollen wir das wiederholen auf Italienisch noch? È stato pregato che si... Ich habe schon die Kontribute, die Diskussionen fossero più brevi per avere più possibilità di spazio e che ognuno cerchi di non parlare più di, diciamo, tra 3 e 5 minuti, non più di 5 minuti in ogni caso. Più breve è un intervento, meglio è. E questa sera... E oggi dobbiamo chiudere, Paolo, quando dobbiamo chiudere? Alle 6:30? O 6? Gli autobus sono le 6:30 o le 7? Ecco. Ma noi abbiamo macchine qui, possiamo anche... Sì, finiamo dopo le 6 dobbiamo chiudere. Alle 6. Tre ore più di 5. Tra le forze già alle 5:30. Vediamo. Ma facciamo un intervallo, dopo la conferenza facciamo un intervallo, prima della discussione. Nato il senso. Ich habe hier Zusammenfassungen und eine kurze Auswahlbibliografie, die eigentlich nur allgemeine Werke angibt, und zwar neueste Werke, aus denen die ältere Literatur zu entnehmen ist. Ich habe sie auf den Tischen schon verteilt. Wenn jemand noch keine Exemplare hat, hier liegen welche und da können Sie sich bedienen. Ich möchte heute nicht über die Fragen der Reaktion der deutschen Intellektuellen auf die französische Revolution sprechen und über das Problem der deutschen Jakobiner und auch nicht über die Bauern- und Handwerkerunruhen, die es während der Revolution in Deutschland gab, und nicht über die Frage, warum es in Deutschland im Ganzen keine revolutionäre Situation gegeben hat, weil darüber Herr Reinalter morgen sprechen wird oder am Mittwoch, glaube ich, werden Sie sprechen, und dann müssen wir ja diese Probleme ohnehin behandeln. Ich glaube, mich umso mehr berechtigt zu fühlen, diese ganze Problematik der direkten Einwirkung der Französischen Revolution auf Deutschland in den Jahren bis 1799 hier jetzt weglassen zu können, weil... Also erstens, weil Herr Reinalter darüber spricht, zweitens, weil der Vortrag zu lang werden würde, und drittens, weil meiner Ansicht nach die dauerhaften Ergebnisse der Französischen Revolution erst in der Zeit Napoleons in Deutschland sich zeigen und die Institutionen geschaffen werden und später auch nach dem Sturz Napoleons Verfassungen, die auf die Einflüsse der Französischen Revolution zurückgehen. Und es kann hier auch nicht meine Aufgabe sein, die Geschichte in dem Deutschlands in diesem ganzen Zeitraum darzustellen, sondern meine Frage ist, welches sind die Ergebnisse dieses Zeitalters für die Geschichte Deutschlands im späteren 19. Jahrhundert? Die Französische Revolution wirkte, wie ich eben schon ausführte, ja lange nach. Die bedeutenden Reformen also wurden vor allem in den Jahren 1806, 1807 bis 1813 in Deutschland durchgeführt. Andere durch die Französische Revolution inspirierte Maßnahmen wurden erst in der Vormärzzeit, zum Teil sogar erst durch die Revolution von 1848, 49 voll durchgesetzt, wie zum Beispiel Verfassungen, der Abschluss der Bauernbefreiung und andere Reformen, über die ich noch sprechen werde. Ich möchte auch nicht auf die einzelnen Friedensschlüsse, die ja bekannt sind, eingehen. Von der außenpolitischen Entwicklung möchte ich nur Folgendes festhalten und erwähnen. Wichtig war, dass sich in diesem Zeitraum die Zahl der Territorien Deutschlands von im Alten Reich etwa 370 Fürstentümern und Reichsstädten, wenn man die Reichsritterschaften mit reichsritterschaftlichen Sitzungen mitrechnet, waren es sogar über 1000 einzelne. 1789, wie hat irgendjemand gezählt? Ja. Das ist nämlich noch technisch leicht zu merken, weil 1789 gleichzeitig die Französische Revolution ist. Also aber die Zählungen kommen zu verschiedenen Ergebnissen. Auf jeden Fall wurde diese große Zahl in der napoleonischen Zeit reduziert auf 41 staatliche Gebilde, davon 37 Fürstentümer und 4 freie Städte. Das bedeutet nicht, dass Napoleon damit einen Schritt zur Einigung Deutschlands bewusst durchführen wollte, aber es ist ein Faktum, das für den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte wichtig ist. Das sogenannte Heilige Römische Reich deutscher Nation, von dem Voltaire gesagt hat, dass es weder heilig noch römisch noch deutscher Nation war, hatte seit fast 900 Jahren bestanden. Es war 1806 zerbrochen. An seine Stelle trat für einen erheblichen Teil Deutschlands der Rheinbund zunächst von 1806 bis 1813 und dann seit 1815 der Deutsche Bund, beides lockere Staatenbünde mit der gemeinsamen Institution des Bundestags in Frankfurt, der aber für den Rheinbund nur sehr geringe Bedeutung oder praktisch keine Bedeutung hatte. Von besonderer Wichtigkeit für die spätere Zeit waren folgende Tatsachen. Das linke Rheinufer, das hat Herr Ghisalberti heute schon erwähnt, gehörte von 1794 bis 1814 zu Frankreich und war der französischen Gesetzgebung direkt unterworfen. Französisches Recht und französische Institutionen, auch der Code Napoleon, blieben auf dem linken Rheinufer auch nach 1815 in Geltung. Die preußische und die bayerische Regierung haben diese Institutionen nicht rückgängig gemacht. Etwa der Code Napoleon blieb bis zum Erlass des Bürgerlichen Gesetzbuches 1900 geltendes Recht auf dem linken Rheinufer. Und noch in einigen anderen Teilen Deutschlands, über die ich gleich noch sprechen werde. Das übrige Deutschland, mit Ausnahme Preußens, war ebenfalls französischem Geist und französischen Anregungen weit geöffnet. Die Königreiche, ich werde das jetzt mal an der Karte demonstrieren, dann kann ich die Karte wegtun, falls sie sich stört. aber sie verdunkelt den Raum nicht erheblich, weil dahinter ohnehin ein Vorhang zugezogen ist. Dieses, also das linke Rheinufer stand unter, war ein Teil Frankreichs. Das Königreich Westfalen und etwa hier, das 1807 gebildet wurde, und das Großherzogtum Berg wurden praktisch direkt von Paris aus regiert. Stark abhängig von Frankreich war auch das Herzogtum Frankfurt, das Großherzogtum Frankfurt unter Dalberg, dem Fürstprimas. Dagegen war ein anderer Teil Deutschlands sehr viel unabhängiger von Frankreich, nämlich die süddeutschen Staaten, also Bayern. Diese schraffierten Linien hier zeigen die Vergrößerungen dieser Staaten in der napoleonischen Epoche an. Also Bayern, Württemberg, Baden, Hessen-Darmstadt, das hier auch das vorübergehend wenigstens das Herzogtum Westfalen bekam, und Nassau. Diese fünf Staaten waren de facto, auch de jure, souverän. Natürlich mischte sich Napoleon in die Angelegenheiten der kleineren von ihnen, Nassau und Baden, stärker ein. Aber im Inneren hatten diese Staaten Handlungsfreiheit. Und wenn sie Reformen einführten, so im eigenen Interesse und aus eigenem Impuls, nicht auf Befehl Napoleons. Der Rheinbund blieb ein loses Bündnis, ein Militärbündnis. Diese Staaten mussten Soldaten stellen, aber sie waren und sie mussten sich außenpolitisch an Frankreich anschließen, aber sie waren innenpolitisch relativ frei. Jedoch, um die ganz anders war es mit Preußen, das, also ich brauche Preußen wohl hier nicht zu zeigen, das Blaue. Es war in dieser Zeit bis 1806 der engste Verbündete Frankreichs in Deutschland seit dem Frieden von Basel 1795. Es war zwar pro forma neutral, aber Napoleon betrachtete es bis etwa 1805 als seine stärkste Stütze in Deutschland. Erst nach dem Krieg von 1806 und dem Zusammenbruch Preußens kam es in die Lage eines besetzten Landes, das ungeheure Kontributionen zu leisten hatte. Wie sich das auf die inneren Reformen auswirkte, darauf möchte ich noch kurz eingehen. Die Rheinbundstaaten erhielten Hunderte von neuen Territorien, also vor allem Bayern, Württemberg und Baden, mit verschiedenartiger Verfassung und verschiedener Konfession. Um diese neuen Gebiete integrieren zu können und um gleichzeitig ein gemeinsames Staatsbewusstsein in diesen neuen politischen Einheiten zu schaffen, das klingt heute etwas kurios, wenn man etwa an die Einheit Deutschlands oder die Einheit Italiens denkt, aber tatsächlich gelang es, ein solches Staatsbewusstsein zu schaffen. Um also diese neuen Gebiete integrieren zu können, übernahmen diese süddeutschen Staaten das Modell des bürokratischen, zentralisierten, napoleonischen Frankreich. Sie stellten Gleichheit vor dem Gesetz her, Gleichberechtigung der christlichen Konfessionen. Sie beseitigten zunächst die Selbstverwaltung der Städte, später führten sie sie allmählich wieder ein, und um die Besatzungskosten und die Kriege finanzieren zu können, waren diese Staaten gezwungen, die Steuerprivilegien des Adels zu beseitigen. Sie taten dies nicht nur aus diesem fiskalischen Grund, sondern diese Errungenschaft der Französischen Revolution auf Deutschland und auf die einzelnen Staaten zu übertragen, war eine Notwendigkeit, von der die führenden Staatsmänner dieser Länder überzeugt waren. Etwa der wichtigste Staatsmann des Rheinbundes, Maximilian Graf Montgelas, der Bayern von 1799 bis 1817 regierte. Er hatte schon als junger Mann 1792, als er in dem umkämpften Zweibrücken lebte, an einen Freund in Bayern, Graf Steinsheim, geschrieben, ich zitiere, gleichmäßige Vertretung, Ausdehnung der wesentlichen Menschenrechte auf alle Klassen der Gesellschaft, gleiche Steuerpflicht ohne irgendeinen Unterschied, das sind die Opfer, die zu bringen ich nicht aufhöre, die privilegierten Stände Bayerns zu ermahnen. Diese Opfer sind durch die Gerechtigkeit diktiert und durch die Umstände geboten. Soweit das Zitat. Die Klöster in den katholischen Gebieten Deutschlands, mit Ausnahme Österreichs, waren schon 1802/3 überall aufgehoben worden. In Österreich wurden in dieser Zeit keine Klöster mehr säkularisiert, weil Josef II. Ja schon 800 Klöster aufgehoben hatte, vor allem die der beschaulichen Orden, und man sah im Augenblick nun keine Notwendigkeit dafür, aber im übrigen Deutschland wurden sie alle aufgehoben und ihr Eigentum zum Teil in das staatliche Vermögen inkorporiert, zum Teil veräußert. Wollt ihr jetzt dann diese Übersetzung ein Stück oder wollt ihr das? Ja, vielleicht fragen Sie die italienischen Kollegen mal, ob es. Ob es überhaupt notwendig ist. È necessario una traduzione italiana? O è richiesta o no? Naturalmente per guadagnare tempo preferiamo non farla, ma se viene richiesta la facciamo. Forse sarebbe meglio, scusa Vandruska, non tanto una traduzione che è troppo lunga, quanto un riassunto. Un riassunto alla fine. Ecco, va bene, sì, questo è necessario. Si può esprimere al Schluss einen. Gut, ja. Va bene. Come volete. Entschuldigung. Bitte. Nach der napoleonischen Zeit, ja, die Verwaltung dieser Gebiete beruht noch heute auf den Grundlagen, die in der napoleonischen Zeit gelegt wurden. Seit der Einführung von Verfassungen nach dem Sturz Napoleons, also von 1814 an, wurden diese Länder, also Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, in ihren zweiten Kammern Bastionen des Liberalismus in Deutschland. Es ist übrigens interessant, dass die deutschen Mittelstaaten, die dem Rheinbund angehörten und den Reformen französischen Typs den Vorzug gaben, dass sie zusammen mit dem damals französischen linken Rheinufer ungefähr dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland entsprachen. Dazu Thüringen und Sachsen. Also dieses ganze Gebiet der heutigen, das ist natürlich ein Zufall, aber dieses ganze Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland, wo ist irgendwie mal durch den Einfluss der französischen Gesetzgebung direkt oder indirekt gegangen, und die Spuren davon sind auf vielen Gebieten bis heute zu bemerken, mehr oder weniger stark. Am stärksten wohl angesichts der zentralistischen, heute noch zentralistischen Verwaltung Bayerns, Württembergs und Badens. Bundesrepublik ist aber kein Rheinbundstaat. Nein, das möchte ich auch nicht sagen. Ich meine, es ist ein Zufall, aber es ist so. Also das ganze Deutschland westlich der Elbe gehörte entweder zum Rheinbund oder direkt zu Frankreich. 1810 bis 13 gehörte auch dieses Gebiet zu, direkt zu Frankreich. Es gehörten zum Rheinbund außerdem Mecklenburg, das aber einer der wenigen Staaten war, in denen es überhaupt, in den, überhaupt keine Reformen in dieser Zeit eingeführt wurden. Es gehörten die thüringischen Staaten dazu und es gehörte Sachsen zum Rheinbund. In Sachsen allerdings wirkten sich die napoleonischen Reformen erst später aus, seit der sächsischen Staatsreform der 30er Jahre. Auch die für Preußens spätere industrielle Entwicklung und den Liberalismus in Preußen entscheidend wichtigen Gebiete des Rhein, wichtigen Gebiete des Rheinlands und Westfalens wurden in der napoleonischen Zeit stark von Frankreich beeinflusst. Ich komme nun zu Preußen. Das alte Preußen brach bekanntlich mit der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 zusammen. Napoleon hatte bis 1806 Preußen als seinen wichtigsten Verbündeten in Deutschland, oder besser bis 1805 betrachtet. Preußen hatte als einziger großer deutscher Staat die französische Politik seit 1795 weitgehend unterstützt. Von nun an, von 1806 an, hatte es unter der französischen Besatzung und den französischen Kontributionen mehr zu leiden als alle anderen Gebiete Deutschlands. Man hat sich gefragt, warum Napoleon so ungeheuer schwere Kontributionen auf Preußen legte. Es ist hier nicht ganz eine psychologische Begründung von der Hand zu weisen, wie auch bei vielen anderen Handlungen Napoleons, eine Art Enttäuschungs- und Hasskomplex. Er hasste Preußen geradezu nach 1806, obwohl er vorher seine Politik auf Preußen, auf seine Deutschlandpolitik auf Preußen aufgebaut hatte, oder gerade deswegen. Während die süddeutschen Staaten durch Napoleon groß gemacht worden waren, hatte Preußen seine Provinzen westlich der Elbe sowie Teile der östlichen Provinzen verloren und wurde wirtschaftlich äußerst hart behandelt. Also Preußen wurde reduziert jetzt in dieser Zeit auf das blaue Gebiet, während es vorher auch hier in Westdeutschland große Besitzungen gehabt hat und nach 1815 noch größere bekam, nämlich die Rheinprovinz und Westfalen. Also in der Zeit der preußischen Reformen bestand Preußen nur aus diesen Gebieten. Und zwar aus Gebieten, die überwiegend agrarisch waren. Wegen dieser wirtschaftlich äußerst schwierigen Lage und der hohen Kontributionsforderungen führte man unter Stein und Hardenberg in Preußen Reformen durch, die nicht durch Frankreich inspiriert waren, sondern die sich im Endziel gegen Frankreich wendeten. Man wollte den Staat instand setzen, sich eines Tages gegen Napoleon und Frankreich zu erheben. Hier wurde ein anderes Reformmodell verwandt, vor allem von Stein, als das der süddeutschen Staaten. Es war bei Stein beeinflusst von Ideen der mittelalterlichen deutschen Selbstverwaltung sowie der modernen englischen Selbstverwaltung. Ich erinnere nur an Steins Städteedikt von 1808. Der Eigeninitiative des Einzelnen sowie der Stadtgemeinde und der Provinz wurde hier mehr Raum gegeben als in den zentralistischen süddeutschen Staaten. Die preußischen Provinzen waren Elemente einer verhältnismäßig starken Dezentralisierung. Dem Ideal der optimalen Entfaltung der geistigen Kräfte des Individuums entsprach die Bildungsreform Wilhelm von Humboldts. Preußen führte unter Hardenberg die volle Gewerbefreiheit ein, Während die süddeutschen Staaten bis kurz vor der Reichsgründung von 1870 die Gewerbefreiheit nicht einführten, sondern zwar den Zunftzwang in der napoleonischen Zeit ebenfalls abgeschafft hatten, aber das Gewerbe von einer staatlichen Konzession abhängig gemacht hatten. Auf anderen Gebieten ahmten Preußen ebenso wie die süddeutschen Staaten das Vorbild der Französischen Revolution nach, besonders hinsichtlich der allgemeinen Wehrpflicht. Man sah, dass man sich gegen Frankreich nur mit Erfolg zur Wehr setzen konnte, wenn man die allgemeine Wehrpflicht nachholte und wenn man auch die sonstigen militärischen Errungenschaften übernahm. Unter dem preußischen Staatskanzler Hardenberg 1810 bis 21 gewannen auch in den sonstigen Regierungsmaßnahmen französische Einflüsse stärker an Gewicht, zum Beispiel in der Steuerpolitik, in der Gewerbepolitik. Hardenberg versuchte, die Steuerbefreiung des Adels abzuschaffen, so wie es in den süddeutschen Staaten schon erfolgt war. Dies gelang ihm nicht. Der Widerstand des Adels war zu stark. Noch in den 30er, 40er Jahren sind, wenn ich mich recht erinnere, nach dem Buch von Groselek, war die Hälfte des preußischen grundbesitzenden Adels von den Steuern befreit, während in Süddeutschland die Steuerprivilegien gleich am Anfang des 19. Jahrhunderts abgeschafft worden waren. In Preußen ebenso wie in den süddeutschen Staaten hat man das Offizierskorps und den Verwaltungsdienst für das Bürgertum geöffnet. Preußen nach der Niederlage von 1807. Aber zunächst strömten auch ziemlich viele Bürgerliche in diese Stellungen hinein. Aber bereits seit der Zeit um 1820 war der Anteil des Bürgertums in den höheren Rängen der Armee und der Verwaltung Preußens wieder rückläufig. Während er in den süddeutschen Staaten, abgesehen von den Spitzenstellungen der Generäle und Minister, im gesamten 19. Jahrhundert weiterhin zunahm. Also in Preußen ging der Anteil des Bürgertums nach 1820 in Verwaltung und Armee wieder stark zurück. Weitere Schwächen der preußischen Reformen im Vergleich zu den süddeutschen waren: die Verwaltung der Kreise blieb in den östlichen agrarischen Provinzen bis 1872 in der Hand der Gutsbesitzer. Ferner, und zwar fast ausschließlich in der Hand der adligen Gutsbesitzer, die bürgerlichen Gutsbesitzer, die in Preußen dann im 19. Jahrhundert mindestens die Hälfte der Rittergüter, sogar mehr, in der Hand hatten, waren an dieser Selbstverwaltung der Kreise kaum beteiligt und auch an der Provinzialselbstverwaltung praktisch nicht. In Preußen konnte die Bauernbefreiung nur durch Landabtretung seitens der Bauern an ihre früheren Gutsherren durchgeführt werden. Dies bedeutete, dass ein großer Teil der kleinen Bauern zu wenig Land hatte, seine Höfe dann aufgab und entweder zu ländlichen oder zu städtischen Lohnarbeitern wurde, ähnlich wie in England im 18. Jahrhundert. Demgegenüber blieb die Agrarstruktur westlich der Elbe und in Sachsen, also im Gebiet der westdeutschen Grundherrschaft, wesentlich ausgewogener, vor allem in den Gebieten, in denen es keine Erbteilung gab, wie Schleswig-Holstein, Hannover, Westfalen, Teile des Rheinlands und das südliche Bayern, blieb die Agrarstruktur ziemlich, also herrschte ein mittleres Bauerntum vor. Demgegenüber stehen auf anderen Gebieten Vorzüge der preußischen Reformen im Vergleich zu den französisch beeinflussten Reformen der Rheinbundstaaten. Einige nannte ich schon, der stärkere Wert, der der Selbstverwaltung beigemessen wurde und der Eigeninitiative sowie der Eigenverwirklichung des Individuums, dann aber auch die stärkere Förderung der Wirtschaft und des Bergbaus. Preußen war ohnehin durch den Besitz der wichtigsten Industrie- und Bergbaugebiete in Deutschland wirtschaftlich dominierend. Seine Bevölkerungszahl wuchs schneller als die des übrigen Deutschland. Der preußische Staat verstand es, einen erfolgreichen Mittelweg zwischen dem freien Spiel der wirtschaftlichen Kräfte und staatlicher Förderung und Intervention zu steuern. Preußen ergriff die Initiative bei der Schaffung des Deutschen Zollvereins, der allen deutschen Staaten Vorteile brachte, aber der sie auch, Vorteile und der seit 1834 praktisch schon die spätere kleindeutsche Lösung eindeutig festlegte, aber doch stark vorbereitete. 1870 hätten die süddeutschen Staaten, selbst wenn sie gewollt hätten, sich nicht mehr dem Eintritt in das Reich versagen können, und zwar einerseits wegen der Stimmung der Bevölkerung, andererseits aber auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie durch den Zollverein bereits seit 1834 ganz auf die wirtschaftliche Verbindung mit Preußen hin orientiert waren. Vorzüge der preußischen Reformen waren ferner die stärkere Betonung der kommunalen Selbstverwaltung, die wirksamere Judenemanzipation. Es gab auch in Bayern, Württemberg und Baden Emanzipationsgesetze, aber in Preußen war die Emanzipation wohl nachhaltiger. Und die vorbildhafte Rolle, welche die Universität Berlin, die 1810 unter dem Einfluss Wilhelm von Humboldts gegründet worden war, durch ihre Verbindung zwischen Lehre und Forschung für Deutschland gewann. Berlin nahm wieder die Stellung eines kulturellen Mittelpunktes ein, die es in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts im Zeitalter der Aufklärung bereits gehabt hatte. Es gab aber in Deutschland daneben eine ganze Anzahl anderer kultureller Mittelpunkte. Dagegen ist zu vermerken, Preußen erhielt erst 1848 eine Verfassung, und zwar eine oktroyierte, die bald mit dem berüchtigten Dreiklassenwahlrecht verbunden wurde, also während es in den süddeutschen Staaten bereits seit 1814 in Nassau, dann 1818 in Baden-Bayern, 1819 Württemberg und 1820 in Hessen Verfassungen gab und nach der französischen Julirevolution von 1830 eine neue Verfassungswelle in Gang kam, die dazu führte, dass Sachsen, Hannover, Braunschweig und Kurhessen relativ moderne Verfassungen einrichteten, die wie etwa in Hannover vorübergehend nochmal außer Kraft gesetzt wurden. Aber ich möchte jetzt nur zunächst von der Einrichtung sprechen. Infolgedessen gab es in den süddeutschen Staaten seit 1818 und in diesen eben genannten norddeutschen Staaten seit spätestens 1831 ein reges Verfassungsleben, eine rege politische Auseinandersetzung. Es wurde heute schon einmal, ich glaube, von Herrn Lill betont, dass dies alles in der Zeit der sogenannten Restauration stattfand. Also der Ausdruck Restauration charakterisiert nicht alles, was in Deutschland in diesen Jahrzehnten vor sich ging. Man kann vielleicht so sagen, Preußen erhielt ein immer stärkeres wirtschaftliches Übergewicht. Das verfassungspolitische Leben hatte dagegen in den deutschen Mittelstaaten bis 1848 seinen Stützpunkt. Die kulturellen Schwerpunkte waren ziemlich gleichmäßig über Deutschland verteilt, wenn auch Berlin eine zunehmend wichtige Rolle spielte. Aber Berlin hat niemals eine solche Rolle in dieser Zeit einnehmen können, wie sie etwa Paris in Frankreich oder London in England eingenommen hat. Österreich hatte seine Reformepoche in der Zeit Maria Theresias, Josef II. Und Leopold II. Gehabt. Die napoleonische Ära hatte hier nur Reformen auf Teilgebieten gebracht, wie das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch von 1811 und gewisse Militärreformen. Eine Bauernbefreiung beispielsweise, die an die Reformen Josefs II. Anknüpfte und über dessen Ansätze hinausführte, kam erst im Zusammenhang mit der Revolution von 1848-49 zustande. Eine Forschungsfrage ist beispielsweise, welche Ziele Napoleon hinsichtlich des Rheinbunds verfolgte. Warum machte er seit 1808 keinen Versuch mehr, den Rheinbund durch den Erlass des in der Rheinbundakte vorgesehenen und von Dahlberg gewünschten Fundamentalstatuts zu einem Bundesstaat umzugestalten? Warum beließ er es bei einem lockeren Staatenbund, dessen Mitglieder nur die Verpflichtung hatten, im Kriegsfall Napoleon Soldaten zu stellen? Man kommt da auf mehrere Motive, die Napoleon zu dieser Haltung führten. Es war einmal der Krieg in Spanien. Nachdem er sich in ihn eingelassen hatte, hatte er praktisch keine Zeit mehr, sich eingehend mit den Verhältnissen des Rheinbundes zu befassen. Er war froh, wenn er Soldaten geliefert bekam. Verbündete Fürsten lieferten ihm diese Soldaten sicherer, als es der Fall gewesen wäre, wenn er mit militärischer Macht diese Gebiete hätte unterdrücken müssen. Es war auch sicher die Furcht vor einem Ansatz zu einer Einheit Deutschlands. Dahlberg, der ja Napoleon sehr ergeben war, hatte diesen Hintergedanken, auf dem Umwege über den Rheinbund das alte Reich wieder erstehen zu lassen. Napoleon hat ihm das auch einmal vorgeworfen. Napoleon wollte keinen Ansatz hierzu bieten. Dies ist sicherlich auch einer der Gründe, warum er das Fundamentalstatut, das sein Außenminister Champagny 1808 nochmals vorschlug, nicht zu erzwingen versuchte. Außerdem leisteten Bayern und Württemberg jeder Umgestaltung des Rheinbunds von einem Staatenbund in einen Bundesstaat entschiedenen Widerstand. Noch eine Auswirkung der napoleonischen Zeit auf Gesamtdeutschland sei erwähnt, und zwar die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Kontinentalsperre. Sie sind noch nicht für alle Gebiete und Wirtschaftszweige in genügender Weise erforscht. Sicher ist, dass man, um die Auswirkungen in den Griff zu bekommen, zunächst zahlreiche regionalgeschichtliche Studien durchführen muss, die sich weit ins 19. Jahrhundert hinein erstrecken müssen. Man kann eigentlich die Auswirkungen der industriellen Umstellungen, die während der Kontinentalsperre erfolgt sind, erst ermessen, wenn man die wirtschaftliche Entwicklung derselben Gebiete in den 20er, 30er und 40er Jahren genau untersucht und vergleicht mit der anderer Gebiete. Der beste Kenner von Napoleons Wirtschaftspolitik gegenüber Deutschland, Roger Dufraisse Paris hat auf die Notwendigkeit einer sehr starken regionalen und branchenmäßigen Differenzierung bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Auswirkungen hingewiesen. Es gab industrielle Gebiete wie zum Beispiel Sachsen, die durch die Kontinentalsperre enorm gefördert wurden und die sich nach Ende der Sperre als nahezu konkurrenzfähig gegenüber den englischen Waren erwiesen. Auch Württemberg profitierte von der Sperre. Dufraisse hat darauf hingewiesen, dass es symptomatisch ist, dass Friedrich Wist, einer der geistigen Väter des Zollvereins aus Württemberg, kam. Es gab andererseits Gebiete und Industrien, die für die Dauer wirtschaftlich ruiniert wurden in dieser Zeit. Dufraisse vertritt allerdings die Meinung, dass dies veraltete Industrie- und Gewerbezweige waren und dass die zukunftsorientierten Wirtschaftszweige durchwegs von der Kontinentalsperre profitierten oder zumindest nicht geschädigt wurden, während andererseits den Verbrauchern durch die Blockade schwere Opfer auferlegt wurden. Montgelas schrieb in seinen Memoiren, die Kontinentalsperre habe Bayern wenig geschadet, wohl aber das Kontinentalsystem, worunter die Zeitgenossen jene wirtschaftliche Organisation Europas unter Napoleon verstanden, in denen die Wirtschaft ganz Europas durch Frankreich einerseits stark ausgebeutet wurde, andererseits die französische Wirtschaft einseitig begünstigt wurde gegenüber auch der Wirtschaft der Verbündeten, etwa der bayerisch-italienische Zollverein, der bayerisch-italienische Handelsvertrag von 1808, der sowohl für Bayern als für Norditalien sehr wichtig gewesen wäre, wurde von Napoleon so stark verändert zugunsten der französischen Wirtschaft, dass dann Bayern ihn nicht mehr ratifizieren konnte. Dufraisse weist auch darauf hin, dass die napoleonische Zeit in einer anderen Weise den wirtschaftlichen Erfahrungshorizont der Deutschen wesentlich ausgeweitet habe. Am Beispiel des französischen Empire sah man, welche Möglichkeiten ein großer Wirtschaftsraum ohne Binnenzölle bot. Ich möchte jetzt noch kurz über einige spezielle Reformen sprechen. Sehen wir uns die Institutionen an, die in den Rheinbundstaaten unter französischem Einfluss geschaffen wurden, so können wir feststellen, dass vieles davon nicht nur durch das 19. Jahrhundert hindurch, sondern bis zur Gegenwart von Bedeutung ist. Das ist die schon erwähnte zentralisierte Verwaltung in den süddeutschen Staaten, eine Zentralisation, die sich bis heute auch auf das Bildungswesen erstreckt. Zum Beispiel werden in Bayern und auch in Württemberg im Gegensatz zu den meisten übrigen deutschen Gebieten die Themen für das Staatsexamen und an den Universitäten und auch für das Abitur zentral gestellt. Ich glaube, in Italien ist es auch so. In Italien. Das ist so eine rein äußerliche Nachwirkung dieser Zentralisierung. Für die damalige Zeit schien diese Zentralisierung verbunden mit dem Direktorialprinzip in den Behörden, gemäß dem napoleonischen Vorbild, durchaus effektiv. Allerdings musste bereits der bayerische Minister Montgelas alsbald wieder davon teilweise abgehen und für die heutige Zeit bestehen oder zumindest diese Zentralisierung etwas abmildern. Und für die heutige Zeit bestehen, wie auch in Frankreich, ernstliche Zweifel an der Zweckmäßigkeit solcher Zentralisierung. Sie wirkt übrigens in Bayern umso seltsamer, als Bayern innerhalb des Reiches früher und heute innerhalb der Bundesrepublik sich stets zum Vorkämpfer gegen den angeblichen Unitarismus der Zentralregierung gemacht hat, aber in seiner eigenen Verwaltungsstruktur noch heute extrem zentralistisch ist. auch die dreistufige Gliederung des Justizwesens entsprach französischem Vorbild. Bayern und Württemberg gingen überdies, wie Bernd Wunder kürzlich in einem Buch dargelegt hat, in Deutschland voran mit der Schaffung eines Beamtentums, das nach Prüfung und Leistung rekrutiert wurde und nicht mehr korrupt war. In den süddeutschen und westdeutschen Staaten, ebenso wie in Preußen, dass gleichzeitig, aber nicht wesentlich vorher, solche Reformen im Beamtentum einführte, war die Bürokratie, die aus Adel und Bürgertum gemischt war, der Motor der Reformen und des Fortschritts. Die Reformen holten für Deutschland viele wichtige Neuerungen nach, die in Frankreich schon die Revolution, das Konsulat und das Empire gebracht bzw. konsolidiert hatten. Die Staatsmänner und leitenden Beamten der deutschen Reformzeit waren sich darüber im Klaren, dass sie ihre Staaten in der damaligen Umbruchszeit nur lebensfähig halten konnten, wenn sie sie vollkommen modernisierten. Nach Vorarbeiten, die schon der aufgeklärte Absolutismus durchgeführt hatte, wurden in diesem Zeitraum die aus dem Mittelalter stammende Agrar-, Gerichts-, Militär- und Wirtschaftsverfassung beseitigt und wurden die ständischen Schranken beseitigt, die die alteuropäische Gesellschaft gekennzeichnet hatten. Für die meisten deutschen Staaten, wie auch für die anderen Nachbarländer Frankreichs, bedeutete das Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons in sozialgeschichtlicher Hinsicht und auch in verfassungsgeschichtlicher Hinsicht einen tieferen Einschnitt, als es der Beginn der Neuzeit im 16. Jahrhundert getan hatte. Erst seit dem Ende des Alten Reiches, seit 1806, waren die deutschen Staaten völlig souverän. Das bedeutete, dass sie erst jetzt die rechtliche Möglichkeit hatten, die Ständeverfassungen außer Kraft zu setzen und die Privilegien der Stände, besonders also des Adels, zu beseitigen. Vor 1806 wäre das nicht möglich gewesen, weil diese Stände sich an die beiden Reichsgerichte, Reichshofrat und Reichskammergericht, hätten wenden können. Das bedeutete, dass die Rheinbundstaaten erst jetzt die Ständeverfassungen in ihren Gebieten und damit die rechtlichen und finanziellen Vorrechte des Adels aufheben konnten. Bis 1806, es sieht man einmal von den Unterschieden zwischen dem preußischen und dem rheinbündischen Reformmodell sowie von den Nuancen ab, durch die sich die Reformen dieser Staaten untereinander unterschieden, so kann man stichwortartig als Bilanz des Erreichten feststellen. Es wurde wenigstens im Prinzip die Gleichheit aller Bürger hinsichtlich des Rechts, der Besteuerung allerdings in Preußen nicht, ferner der allgemeinen Wehrpflicht und des Zugangs zu öffentlichen Ämtern hergestellt. Das heißt, die Privilegien der ständischen Gesellschaft wurden abgeschafft, wenngleich noch gewisse Ausnahmen blieben. In Preußen waren solche Ausnahmen, wie erwähnt, die weiter existierende teilweise Steuerfreiheit des Adels. In den süddeutschen Staaten gab es noch Ausnahmen, weil sowohl die Rheinbundakte als auch die Deutsche Bundesakte von 1815 die Sonderrechte der Mediatisierten, das waren die ehemaligen Reichsfürsten, die ihre Gebiete verloren hatten, die Sonderrechte dieser Familien festlegten. Sie konnten durch die Reformgesetze nicht ohne weiteres umgestoßen werden. Zum Teil wurden die Sonderrechte dieser standesherrlichen Familien erst 1848/49 beseitigt. 1918 erst. Ja. Zum Teil noch, ja. Und im Königreich Westfalen durchlöcherte Napoleon selbst diese Grundsätze, indem er französischen Generälen und Ministern Dotationen gab, und also indem er ihnen frühere Domänen übereignete, und auf diesen Domänen durfte die Bauernbefreiung zum Beispiel und die Abschaffung der Grundherrschaft nicht durchgeführt werden. Die christlichen Konfessionen wurden überall gleichberechtigt. Die Juden erhielten die bürgerliche Gleichberechtigung, obwohl sie noch weiterhin von gewissen Berufen und staatlichen Funktionen vorerst ausgeschlossen blieben. Im Zuge der Bauernbefreiung fielen zunächst die Fronverpflichtungen und die Leibeigenschaft, da wo sie noch bestand, und es fiel die Erbuntertänigkeit, so wie sie in dem ostdeutschen Bereich der Gutsherrschaft östlich der Elbe vorherrschend war. Diese Erbuntertänigkeit wurde aufgrund von Steins Oktoberedikt dann seit 1810 restlos beseitigt. In den Gebieten der Grundherrschaft, das war das gesamte westelbische Deutschland sowie Sachsen, wurde die Bauernbefreiung dadurch eingeleitet, dass die Bauern das Obereigentum der Grundherren ablösen konnten. Ein Prozess, der allerdings sehr langsam vonstatten ging, weil die Bauern zunächst keine Kreditkassen hatten und es fehlten ihnen die Mittel, auf einmal den 25-fachen Betrag der bisherigen Abgaben an die Grundherren als Ablösung aufzubringen. Außerdem misstrauten die Bauern zunächst diesem Vorgang und hielten das für eine verkappte zusätzliche neue Besteuerung. Erst ganz langsam, und der Staat war außerdem daran interessiert, dass die Grundherrschaft noch fortbestand, eine Zeit lang, weil etwa ein Viertel der Einnahmen der süddeutschen Staaten auch aus der Grundherrschaft kamen. Erst allmählich änderte sich dies, und bis 1848 war sowohl in Preußen als in den süddeutschen und westdeutschen Staaten die Bauernbefreiung größtenteils vollzogen. Nur in den Gebieten des Adels war sie bisher in Süddeutschland nicht möglich gewesen, vor allem in Bayern nicht, und da wurde sie erst durch die Revolution von 1848 durchgeführt. Die Patrimonialgerichtsbarkeit wurde bereits in der napoleonischen Zeit beseitigt in Baden und Württemberg. Dagegen in Preußen und Bayern erfolgte dieser Schritt ebenfalls erst durch die Gesetzgebung der Revolution von 1848. Insofern kann man sagen, dass die Revolution von, ist es falsch, wenn man in vielen Geschichtsbüchern lesen kann, dass die Revolution von 1848 keine Folgen gehabt habe. In sozialgeschichtlicher Hinsicht war sie äußerst wichtig für die Entwicklung in Deutschland. Und ihre Gesetzgebung blieb großenteils, also soweit sie die Territorien betrifft und die Neuordnung sozialer Dinge, blieb sie in Kraft. Ferner wurde in der napoleonischen Zeit überall der Zunftzwang aufgehoben, aber nur in Preußen wurde die völlige Gewerbefreiheit hergestellt. Die bedeutenden Leistungen fast aller deutschen Regierungen in dieser Zeit für Wissenschaft und Bildungswesen, einschließlich der praktisch-technischen Ausbildung, trugen zu dem Aufstieg der Geistes- und Naturwissenschaften, der Technik und des Gesundheitswesens im 19. Jahrhundert wesentlich bei. Die Durchsetzung der Schulpflicht bewirkte später jenes Ansteigen der Alphabetisierung oder umgekehrt gesagt jener Zurückdrängung des Analphabetentums, das dazu führte, dass in den 40er Jahren, also vor der Revolution und während der Revolution, ein ganz unverhältnismäßig größerer Teil der Bevölkerung an der schriftlichen Diskussion teilnehmen konnte, Flugblätter und Zeitungen lesen konnte und dass also der Großteil der Menschen damals auch auf schriftlichem Wege erreichbar und ansprechbar war. Das Strafrecht wurde humanisiert in den Gebieten, wo dies noch nicht geschehen war während der Epoche des Absolutismus. ein wichtiges Problem, auf das Professor Ghisalberti heute früh hingewiesen hat, wurde in den letzten Jahren durch die Forschung, durch neuere Forschungen beleuchtet, nämlich die Auseinandersetzungen um die Einführung des Code Napoleon in den Rheinbundstaaten. Es wurde schon die Arbeit von Elisabeth Fehrenbach erwähnt. Außerdem hat sich ein Rechtshistoriker, Werner Schubert, in einem Buch damit in den letzten Jahren auseinandergesetzt. Obwohl die Vorzüge dieses damals modernsten Zivilrechts, das es überhaupt gab, die Vorzüge vor allem für die Wirtschaft und für die Herstellung der bürgerlichen Gleichberechtigung, obwohl diese Vorzüge von den Reformregierungen anerkannt wurden, hielt man die Einführung des Code Napoleon doch in den meisten Rheinbundstaaten damals noch nicht für durchführbar. Und zwar vielleicht weniger aus nationalen Vorurteilen. Man war damals durchaus von der Überlegenheit der französischen Institutionen auch in Deutschland weitgehend überzeugt. Sie zeigten ja ihre Effektivität. Aber man glaubte, die Einführung des Code Napoleon würde eine völlige Umgestaltung der Sozialverfassung und eine sofortige Abschaffung der Grundherrschaft implizieren. Und dazu fühlten sich die deutschen Reformregierungen nicht stark genug. Immerhin hatte der Adel noch zwar keine ständischen, keine politischen Vorrechte mehr, aber er hatte Einfluss auf die Könige, auf die Fürsten, und er konnte den Ministern große Schwierigkeiten machen. Zum Beispiel im Bayerischen Staatsrat verhinderte der Adel die Einführung eines Gesetzbuches, das von Anselm Feuerbach, dem bedeutenden Juristen, nach dem Modell des Code Napoleon erstellt worden war. Angesichts des Widerstands des Adels wagte der bayerische König und auch die Regierung Montgelas nicht, den Code damals einzuführen. Und zwar ging es nicht nur um das Problem der Grundherrschaft, die wahrscheinlich dann mit einem Federstrich hätte abgeschafft werden müssen, sondern der Adel leistete besonderen Widerstand gegen die Hypothekenbücher, gegen die Einführung von Hypothekenbüchern, die notwendig gewesen wären bei Einführung des Code Napoleon. Diese Hypothekenbücher, sie kamen dann doch, aber die adligen Grundbesitzer scheuten sie, weil sie dann sozusagen vorher einen Offenbarungseid über den Umfang ihrer Besitzungen hätten leisten müssen. Und die Hypothekenbücher wären öffentlich einsehbar gewesen. Das deutsche Recht kannte das Institut des geteilten Eigentums. Also bei der Grundherrschaft war der Grundherr Obereigentümer, der Bauer Untereigentümer oder Miteigentümer. Er bewirtschaftete seinen Hof in eigener Regie, musste aber jedes Jahr gewisse Abgaben an den Grundherrn leisten. Aber die Bauern hatten in Mittel- und Westeuropa im Bereich der Grundherrschaft ein Miteigentum. Bis zur Französischen Revolution war das auch in Frankreich so gewesen. Nun aber mit dem Code Napoleon war dieses geteilte Eigentum unvereinbar. Und das war das Problem. Napoleon hat offenbar aus Prestigegründen vor allem gewünscht, dass der Code Napoleon in den Rheinbundstaaten eingeführt würde. Er hat dies dem König von Bayern und dem König von Württemberg direkt gesagt. Und als sie sagen, ja, das wirft unsere Gesellschaftsordnung über den Haufen, wir wollen evolutionär vorgehen, wir wollen allmählich Reformen durchsetzen, hat Napoleon ihnen gesagt, führt doch den Code Napoleon ein und fügt Vorbehaltsklauseln ein zugunsten der Grundherrschaft. Ihr müsst ja nicht alles auf einmal einführen. Und tatsächlich so hat es auch Baden durchgeführt. In Baden wurde der Code eingeführt, ebenso in einem Teil des Großherzogtums Berg, nämlich in dem Gebiet um Düsseldorf, dem späteren Industriegebiet. Auch da blieb er bis 1900 in Kraft. Aber man hat hier die für die Gesellschaftsordnung in Deutschland entscheidenden Paragraphen geändert, sodass etwa die Grundherrschaft nicht auf einmal abgeschafft werden musste. Trotzdem widersetzten sich die Regierungen Bayerns, Württembergs und anderer deutscher Staaten weiterhin dem Code Napoleon. Sie glaubten auch aus rechtspolitischen Gründen, dass er nicht mit der herkömmlichen deutschen Gesetzgebung und mit der den Prozessordnungen, die in den deutschen Gebieten sich eingebürgert hatten, vereinbar sei. 1863, also sehr spät nach dieser Epoche, führte Sachsen ein Zivilrecht ein, das auf der Grundlage des Code Napoleon ausgearbeitet war. Das Erbe der Französischen Revolution, nicht aber Napoleons, war die konstitutionelle Bewegung, die schon seit dem Beginn des Jahrhunderts in Anfängen vorhanden war, sich aber erst seit 1814 entfalten konnte. Die süd- und mitteldeutschen Verfassungen, die von 1814 bis 1820 erlassen wurden, waren mehr oder weniger stark von der französischen Charte von 1814 beeinflusst. Sie boten schon in der Vormärzzeit den Rahmen für ein reges politisches Leben und für die Entwicklung einer radikaleren und einer größeren, gemäßigten Richtung des Liberalismus. Am deutlichsten war dies in Baden zu beobachten. Und nach der französischen Julirevolution von 1830 und der anschließenden belgischen Revolution folgten dann Unruhen in vier nord- und mitteldeutschen Staaten, die zum Erlass der von mir eingangs schon erwähnten Verfassungen auch in diesen norddeutschen und mitteldeutschen Gebieten führten. In Preußen war eine besondere Stütze des Liberalismus und der Verfassungsbewegung das wirtschaftlich sehr aktive Bürgertum des Rheinlandes, besonders der linksrheinischen Städte, also jenes Gebietes, das 20 Jahre lang von 1794 bis 1814 ein Teil Frankreichs gewesen war. Das gleiche gilt für Bayern. Hier hatte der Liberalismus sein besonderes Zentrum in der linksrheinischen Pfalz, die auch später eine besondere Rolle spielte, beim Hambacher Fest etwa 1832 und in der Revolution von 1848-49. Preußen und Bayern waren vorsichtig genug, die Reformen und Institutionen unangetastet zu lassen, die im linksrheinischen Gebiet in der französischen Zeit eingeführt worden waren, zum Beispiel den Code Napoleon, die totale Abschaffung der Grundherrschaft und der Patrimonialgerichtsbarkeit, die Trennung von Justiz und Verwaltung, auch auf der untersten Ebene, die Geschworenengerichte und die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Rechtsprechung sowie Selbstverwaltungskörperschaften für die Regierungsbezirke, die sogenannten Landräte. Alles dies waren Einrichtungen, die rechts des Rheins erst nach harten Verfassungskämpfen in der Revolution von 1848-49 eingeführt wurden. Ich komme zum Schluss. Die deutsche Reformzeit, die ohne die französische Bedrohung, aber auch ohne die Anregungen durch die französische Revolution und das Empire so nicht vorstellbar ist, hat den Übergang ermöglicht vom agrarisch und feudal bestimmten Ständestaat zum modernen Verfassungsstaat und zur Freisetzung der wirtschaftlichen Kräfte im Zeitalter der Industrialisierung. Naturalmente è molto difficile di una esposizione o relazione così ricca di sintetizzarla. Proverò e chiedo subito scusa se diventa un po' confusa. La rivoluzione francese ha fatto un'influenza sulla Germania non ancora fra il 1789 e 99, ma soltanto più tardi al tempo del Consolato e del Primo Empire. Il periodo più importante delle riforme negli stati tedeschi erano gli anni dal 1807 al 1813. Gli influssi della rivoluzione francese hanno ancora continuato indirettamente nelle costituzioni per le diverse per gli stati della Germania meridionale fra il 1814 e quello 20 e degli altri, in altri stati e altre riforme fino al 48-49 e oltre, come ha dimostrato questa cosa. Una delle cose più importanti era la riduzione del numero dei principati e stati tedeschi. Se si contano soltanto quelli più grandi, avevano nel vecchio Sacro Romano Impero, come di cui Voltaire ha detto che non era del Sacro né Romano, né un impero. Questo Sacro Romano Impero erano su per giù 370 stati, che furono poi ridotti a 37. Si parla spesso in Germania della Napoleonischen Flurbereinigung, cioè di quello come si fa nella regione agraria del commassamento, cioè la riduzione del numero degli stati, e quegli stati sono diventati veramente adesso per la prima volta veramente sovrani e hanno così, soltanto così, avuto la possibilità di abolire i privilegi di tassazione della nobiltà e del clero, perché prima, finché esisteva il Sacro Romano Impero, la nobiltà avrebbe avuto la possibilità di far ricorso alle due corti giuridiche, il Reichskammergericht e il Reichsarbeitsgericht e il Reichshofrat a Vienna. Allora, solo così è stato possibile, prima di tutto, la riduzione degli stati a questo numero di 37 stati e 4 città libere, 3 città asiatiche e Francoforte, e anche che questi stati sono diventati veramente degli stati. Hanno veramente avuto ancora una istituzione comune, il Bundestag a Francoforte, ma quello nel periodo della Lega Renana non aveva nessuna importanza e dopo era una specie soltanto di congresso di diplomatici. Parte sinistra del Reno dal 1794 fino al 14, cioè per fino al 1814, cioè per 20 anni è stato sotto Francia e direttamente sotto la legislazione francese. Il diritto francese, il Code Napoleon e le istituzioni francesi sono rimasti in vigore per tutto il 800, sia nelle parti prussiane al nord, sulla riva sinistra del Reno, che quelle del Palatinato bavarese. Sia la Prussia che la Baviera hanno lasciato intatte queste istituzioni fino alla fine del 800. Nel resto della Germania, specialmente tutto il territorio della Lega Renana è stato molto aperto all'influsso della Francia, il Regno di Vestfalia, il Granducato di Berg praticamente furono diretti da Parigi, gli stati della Germania meridionale, Baviera, Württemberg, Baden, Hessen, Darmstadt e Nassau, e anche einen haben Sie vergessen, entschuldigen Sie, für die Italiener interessant ist das Großherzogtum Würzburg, das ja von Ferdinando di Toscana ha governato, il Granducato di Würzburg, il ex Die haben keine Reformen. Die haben fast keine Reformen gehabt, ja. Aber gehörten auch zum Rheinbund. Ja, ja. War der einzige Habsburger, der zum Rheinbund gehörte. Cool? Queste stati sono stati molto, come dimostra la carta geografica, sono stati molto allargati, tutto qui per esempio la barriera che ha avuto il Tirolo, anche a parte fino al Trentino e in est per esempio Salisburgo eccetera, e anche il Württemberg e il Baden che hanno avuto anche in quel periodo un alzamento del titolo, due Sassonia, Baviera e Württemberg diventavano regni che prima erano solo principi elettori, adesso sono diventati re, e il Baden è diventato un granducato. E questi stati hanno, nel periodo della Lega Renana, hanno creato una coscienza statale che è in vigore fino adesso, che questa coscienza comune statale di questi nuovi stati è importante perché si basava sulla uguaglianza del diritto di tutti i ceti, anche abolizione dei privilegi tassazione e anche uguaglianza delle confessioni. Questi stati che prima, secondo le leggi di prima, erano stati uniconfessionali, adesso sono diventati multiconfessionali, come per esempio la Baviera che è diventato uno stato, e anche la Prussia che già prima aveva dei cattolici. Allora l'uguaglianza delle confessioni, l'abolizione dei privilegi. Il professor Vessa ha poi citato uno dei statisti più importanti del periodo della Renana, il conte Mongela, di una famiglia di origine savoiardo, credo, originariamente, sì. Ma molto più indietro, era il ministro statale di Baviera, che già nel 1792 dice che bisogna abolire tutti questi privilegi. Questo è un sacrificio che la nostra classe, lui era conte, deve fare adesso per salvare gli stati. Una osservazione a parte, che questo Rheinbund rassomiglia in un certo senso alla Bundesrepublik attuale, se si prende la Bundesrepublik più il Mecklenburg, Thüringen e la Sassonia, sarebbe su per giù il territorio del Rheinbund. La situazione è diversa nella Prussia. La Prussia, che fino al 1806 è stato il più stimato alleato di Napoleone, dopo la guerra del 1806 diventa il più gravemente punito, con terribili contribuzioni, e lì nella Prussia poi si fanno le riforme, molte delle riforme che rassomigliano a quelle delle stati della Lega Renana, però in senso antifrancese. Sono le famose riforme di Stein e di Hardenberg, che si basano, a differenza del grande centralismo negli stati renani, anche sul principio del self-government, dell'autodecisione, dell'autogoverno, specialmente delle città, ma anche della popolazione agraria, e anzitutto anche la riforma dell'università. Poi anche in tutti questi stati un fatto importante dovuto alla guerra, sia alla guerra con Napoleone sia alla guerra contro Napoleone, il servizio obbligatorio di tutta la popolazione. Poi una delle cose molto importanti è anche l'introduzione dell'obbligo scolastico, che ha poi come conseguenza che durante la prima metà dell'Ottocento in Germania sparisce quasi completamente l'analfabetismo, così che per esempio nelle discussioni del 48 tutta la popolazione, attraverso giornali e volantini, può prendere parte in un certo senso alla discussione sulla Costituzione. un problema a parte è la Kontinentalsperre, cioè l'unione doganale di tutto il continente e la chiusura verso l'introduzione dall'Inghilterra, che ha avuto dei grandi, ha portato certi danni, così? Il blocco continentale. Mongella diceva dopo il blocco continentale, grazie, non ha portato tanti danni, ma il sistema continentale ha portato tanti danni. Il sistema continentale, cioè la subordinazione delle economie nazionali alla economia francese, e il professor Weiss ha portato alcuni esempi, come per esempio un trattato commerciale fra la Baviera e il Regno d'Italia, che è stato così maneggiato da Napoleone che poi la Baviera non ha potuto firmarlo. Le cose più importanti, appunto, come vi vedete, l'uguaglianza dei diritti, con eccezioni in Prussia, dove per esempio, per i cosiddetti mediatisierten Standesherren, cioè quelli che erano immediati sotto il Sacro Romano Impero e che poi con l'articolo 14 della Deutsche Bundesakt del 1815 hanno avuto certi privilegi, come per esempio l'uguaglianza di matrimonio con le case regnanti, eccetera. Questi mediatisierten avevano certi diritti fino al 1918. Questa era un'eccezione. Poi la liberazione, che la uguaglianza delle confessioni, la liberazione dei contadini dal principio del secolo, che praticamente verso il 48 era già quasi completa in tutta la Germania, poi l'abolizione delle leggi delle arti e commerci, cioè delle zünfte, che totalmente soltanto in Prussia è stata la completa libertà delle arti e commerci, mentre negli stati della Lega Renana le vecchie limitazioni furono abolite, però se uno voleva stabilirsi come artigiano doveva avere il permesso dell'autorità. Una cosa anche naturalmente la riforma del diritto penale, che è diventato più umano. Il professor Weiss ha ancora trattato il problema speciale sul Code Napoleon, perché quelle resistenze che Carlo Ghisalberti stamattina ha trattato in alcuni stati, perfino della Lega Renana, di introdurre immediatamente e completamente il Code Napoleon, era in parte la paura che con l'introduzione del Code Napoleon sarebbe stato legato inevitabilmente l'abolizione della Grundherrschaft, della signoria feudale, e questo naturalmente l'aristocrazia era contraria, anche contro certe provisioni, come per esempio di mettere palesemente di dover pubblicare i libri delle ipoteche, eccetera. E poi nella Germania, come nel resto dell'Europa prima della Rivoluzione Francese, esisteva la proprietà divisa, un po' come in Italia la mezzadria, cioè che c'era una proprietà superiore del padrone e una proprietà inferiore del contadino, mentre il Code Napoleon conosceva solo una proprietà indivisa e unica. Questo su per giù erano i tratti principali dei vantaggi e svantaggi che sono stati portati nei nella Germania in conseguenza del periodo della rivoluzione francese e dell'Empire, si può dire che sia nella parte degli stati renani sotto l'influsso diretto della, dell'impero francese, come nella parte della Prussia, nella opposizione contro l'impero francese. Questo si può dire anche in un certo senso per l'Austria, la stessa cosa come per la Prussia, solo con un po' di ritardo e con un po' di diversamente. È stato cominciato la modernizzazione della Germania nell'Ottocento, che era una condizione base per, prima di tutto, per lo sviluppo delle scienze naturali, scienze storiche, le università. C'è il famoso caso dell'Università di Berlino, secondo i principi di Humboldt, e delle altre università prussiane come Bonn, come Breslau, eccetera. E da un lato questo, un grande sviluppo culturale e anche le basi per lo sviluppo industriale poi del periodo dopo. Molto bene, adesso facciamo una pausa. Un fatto che forse è molto interessante è che questi nuovi stati della Lega Renana, come per esempio la Baviera e il Württemberg, adottando i principi di centralizzazione, hanno mantenuto questi principi di centralizzazione fino ai nostri giorni. Per esempio, un esempio molto significativo che c'era, o c'è ancora, adesso non so, in Italia anche, che per esempio per tutto lo stato della Baviera i temi dell'esame di maturità, che viene fatto in tutta la Baviera lo stesso giorno, sono gli stessi temi in tutta la Baviera. Credo come era e ancora in Italia, cioè quello stesso principio di una estrema centralizzazione anche per gli esami dei burocrati, per la creazione di una burocrazia che specialmente in Baviera, Württemberg e Baden è stata creata questa burocrazia uguale reclutandosi da nobiltà e borghesie, creando un nuovo ceto. E il professor Weiss ha giustamente detto che è una delle cose curiose che è proprio la Baviera, che in tante altre cose sul livello della Repubblica sempre combatte le tendenze centralizzatrici della tendenze o presunte tali del governo centrale, nello stato della Baviera è più centralizzata che non in tutti gli altri stati della Repubblica Federale tedesca attuale. Cioè qui è anche una specie di eredità del centralismo e d'altra parte anche della efficienza del sistema francese del periodo napoleonico. Credo. Ja, dann können wir wahrscheinlich zur Diskussion übergehen. Es gibt nur noch zwei oder drei ganz kurze technische Hinweise. Erstens bleibt es bei dem Abendessen um 8:30. Zweitens wird die Auszahlung der Reisekosten wahrscheinlich ab Mittwoch erfolgen. Wer vorher abreist, muss sein Konto hinterlassen. Und drittens besteht die Möglichkeit, dass diejenigen, die das erste Mal in Trient sind, am Mittwochnachmittag gemeinsam das Castello del Buon Consiglio anschauen. Da müsste man aber eine Reihe von Anmeldungen haben, muss man ungefähr wissen, es genügt, wenn Sie heute Abend beim Abendessen sagen, wer daran teilnehmen will, dann kann man also einen Besuch organisieren. Sonst ist grundsätzlich ja dieser Mittwoch vollkommen frei. Ja, dann könnten wir zur Diskussion übergehen. Da ist ja gleich eine große Liste. Vielleicht versuchen wir jetzt eine kleine Liste zu machen, an die wir uns dann halten. Denn es wäre ja nicht schlecht, wenn wir gegen 6 Uhr enden könnten. Forse sarebbe nell'interesse comune se la seduta non durerebbe oltre le 6. Ja, bitte, Herr Bussmann, einen Moment, ich schreibe gerade mal auf, dann könnten wir so einen ersten Diskussionskreis beschließen, Herr Reinhardter. Sie? Und Herr Führerrohr. Voletta, Führerrohr, Reinhardter. So, das sind also schon mal vier. Die sind dabei, ja. Frankovic. Oder ihr. So, das sind also sechs. Wenn die sich alle an die kurze Zeit von 3 bis 5 Minuten halten, reicht das für eine halbe Stunde. Bitte, Herr Bussmann. Ja, meine Damen und Herren, ich bin einfach benötigt, ein paar Worte zu sagen. Ich befinde mich ja hier oder eben in einem autobiografischen Alter. Seit Jahrzehnten beschäftige ich mich mit der preußischen Geschichte, der geistigen Herkunft nach, nur kein seelisch-geistiges Tradies will ich hier machen, sondern einfach noch einiges sagen. Seit Jahrzehnten mit preußischer Geschichte, ich bin kein Bekehrter, aber ein belehrter Preuße. Bei diesem souveränen Vortrag, bei allen Details, halte ich diesen Vortrag, der mit, neben den Lehrern, außer den Details, zugleich eine souveräne Übersicht enthalten hat. Ein paar Stichworte haben sich mir aufgedrängt. Er weiß das merkwürdige Phänomen der Preußenfeindschaft. Woher kommt das Phänomen der Preußenfeindschaft? Hängt es nur zusammen mit dem Militarismus? Militarismus hat es auch in anderen Ländern gegeben. Dann, das ist etwas, Sie haben es auch erwähnt, Preußen, der Staat der Toleranz. Aber nicht nur der Staat der Toleranz. Der Begriff ist oft überstrapaziert worden. Es hat ja nicht Kulturkämpfe gegeben, Kirchenkämpfe in Auseinandersetzung mit der römisch-katholischen Kirche, sondern auch diejenigen, die sich der Union nicht angeschlossen haben, auch Pietisten, echte Lutheraner, die an ihrem lutherischen Bekenntnis, an ihrer aufgeholten Konfession festhalten wollen, sind verfolgt worden. Gendarmerie, sie ist in die Betshäuser eingedrungen von Pommern, von Schlesien und hat sie bei ihren Gebetsübungen gestört. Es hat Verhaftungen haben stattgefunden. Also ich will nur angehen gegen diese Legende des Staates, man darf es nicht überstrapazieren, der Toleranz. Und hier ist auch die, für mich immer, je älter ich werde, die Fragwürdigkeit, ja nicht nur Fraglichkeit, sondern Fragwürdigkeit auch des überparteilichen monarchischen Staates. Der preußische Monarch und sein Haus haben ja Partei genommen. Sie standen gar nicht über den Parteien. Und eine letzte Bemerkung, also nur Stichworte will ich geben, die man darf über der preußischen Feindschaft, eine gewisse Ambivalenz, auch nicht vergessen, wie attraktiv dieser Staat gewesen ist, wie er anziehend auf Ausländer gewirkt hat. Nicht nur auf Hugenotten, auf Franzosen, sondern auf Ausländer im Sinne der deutschen Staatenbild. Die haben den Zollverein mit vollem Recht so diese starke Berücksichtigung gewidmet. An der Errichtung dieses Zollvereins sind ja im Sinne des 19. Jahrhunderts vornehmlich Ausländer beteiligt gewesen. Das sind nur ein paar Stichworte, ich habe genau 4 Minuten gesprochen, Herr Lehmann. Vielen Dank. Hier nur beisteuern wollte. Vielen Dank für den Inhalt und für die Kürze. Das ist ein großartiges Beispiel, was die anderen hoffentlich jetzt alle befolgen. Bisogna tradurre? Forse sì. Sì. Bussmann dice che lui, come uno che da decenni si occupa di storia prussiana e delle origini della Prussia moderna, lui vorrebbe aggiungere pochissimi appunti. Lui domanda perché esiste una così forte ostilità contro la Prussia. C'è stato solo il militarismo che ha causato queste ostilità. Era la Prussia davvero così tollerante come si diceva? E qui ricorda non soltanto il Kulturkampf contro i cattolici, ma anche certe persecutazioni di luterani osservanti che non obbedivano al re in materia religiosa. E lui mette in dubbio se la monarchia, se la dinastia sia stata così imparziale come la apologia dello Stato diceva. Allora forse tutta una serie di problemi che rendevano davvero molto problematica quella Prussia, mentre dall'altra parte questa Prussia aveva anche un certo fascino su molte persone anche fuori della Prussia che si sentivano attirati e andavano nella Prussia per lavorare lì. Grazie. E, collega Moletta. Sì, io più che discutere vorrei dell'informazione delle notizie circa l'introduzione dell'obbligo scolastico in Russia. Ha parlato di un successo clamoroso quando si verificò una caduta verticale del tasso di analfabetismo della popolazione al punto che nel 1848 la gente era completamente alfabetizzata e il popolo era in grado di leggere la cinicistica, la latina, eccetera. Bene, chiedo, secondo lei il successo dell'obbligo scolastico è dovuto ad una pertinente applicazione dell'obbligo? Questo è molto importante, provare sia in Italia l'obbligo è stato proclamato più di 100 anni fa e fino agli anni 50 ancora regnava un buon tasso di analfabetismo. Quindi o l'applicazione, un motivo potrebbe essere l'applicazione, oppure l'efficacia delle strutture preesistenti di Federico II in particolare, oppure delle nuove introduzioni legislative. Ob das Ergebnis einer konsequenten Anwendung war, ja, und zweitens, ob das die das vorherbestehende Einrichtungen waren oder neue. Soll ich jetzt gleich auf die zwei? Wie wollen Sie? Ja, vielleicht antworte ich gerade auf die zwei Diskussionsbemerkungen. Also warum Preußen unbeliebt war, das kann ich jetzt in der Kürze auch nicht im Einzelnen. Sie wissen das selber sicher ebenso. Es gibt ja mehrere Punkte der Preußenfeindschaft. Einerseits der Militarismus und die Eroberungspolitik schon seit Friedrich II. Andererseits im 19. Jahrhundert dann hat man den Staat für veraltet und feudal gehalten. Dann gibt es auch eine süddeutsche Abneigung gegen Preußen. Es gibt eine österreichische Abneigung gegen das preußische Wesen. Das sind sehr komplexe Sachverhalte. Ob Preußen ein Staat der Toleranz war, Sie haben selbst Gegenbeispiele gebracht. Auf der anderen Seite, obwohl ich auch Ihrer Meinung bin, muss man vielleicht doch sagen, im 18. Jahrhundert galt es als ein Staat der Toleranz. Und auch im frühen 19. Jahrhundert, das wissen Sie, Herr Lill, ja am besten, nach den Auseinandersetzungen, nach dem Kölner Kirchenstreit, war doch bis zum Kulturkampf eine relativ günstige Kirchengesetzgebung im Gang. Ob es attraktiv war, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist, dass Ausländer, dass diese Reformen, von denen ich gesprochen habe, von Ausländern durchgeführt worden sind. Das ist tatsächlich auffallend. Stein und Hardenberg waren keine Preußen. Montgelas, die Familie kam aus Savoyen. Reitzenstein, der Reformer Badens, kam aus Franken. Ja, Motz, man könnte viele andere nennen. Nur Humboldt, glaube ich, war Preuße, sonst findet man kaum Preußen unter den ganz wichtigen Reformern. Es waren noch keine Fragen. Ja. Zu der Frage von Herrn Boletta. Nicht? Das ist allerdings eine sehr schwierige Frage, inwieweit die Schulpflicht konsequent durchgeführt worden ist. Aber ich glaube, selbst wenn sie inkonsequent durchgeführt wurde, wurde doch der Zwang verstärkt. Und es wurden zwar in der Erntezeit die Kinder von den Bauern beansprucht, auch noch vielfach nach Erlass der Schulgesetzgebung, aber trotzdem haben offenbar mehr Menschen lesen und schreiben gelernt seit den 20er und 30er Jahren, als das früher der Fall war. Andererseits, da haben Sie auch darauf hingewiesen, es gibt eine Kontinuität, schon Friedrich der Große hat ja ein Schulgesetz erlassen, das nur noch sehr, also in geringem Maße wohl befolgt wurde. Und jetzt wurde der Zwang verstärkt offensichtlich in der Reformzeit. Mehr könnte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Herr Führer, schwierig. Also, dass es verschiedene Ursachen dieser Preußenfeindlichkeit gibt. Questa ostilità contro la... solo per l'obbligo. Allora, che è difficile dire con precisione se davvero soltanto la rigida applicazione delle leggi ha avuto quell'effetto. E il professor Weiss ammette che esisteva un ordine di cose istituito da Federico II, però non sempre applicato. Con precisione non si può dire, però l'effetto è stato quello di cui parlava prima. Das andere ist erledigt. Vielleicht die Schulpflicht wurde auf jeden Fall verstärkt. Oder die veniva almeno rafforzato e poi c'erano più controlli sulla attuazione, così che in realtà la scuola diventava d'obbligo. Greife mit Sicherheit nicht die wichtigste Frage auf, aber gerade weil viele Italiener da sind, möchte ich die Zahl auf die Zahl der Territorien im Alten Reich kurz eingehen. Wir haben hier heute zwei sehr nette Zahlenspiele vorgeführt bekommen. Im schriftlichen Text steht von 370 auf 37, also auf ein Zehntel vermindert, und Herr Wandruschka hat an die 1789 erinnert, wenn man alle reichsritterschaftlichen Gebiete auch noch mit dazu zählt. Ich möchte damit kurz mal konfrontieren, wie sah es in der Reichsverfassung des Alten Reiches aus. Auf dem immerwährenden Reichstag gab es bis zum Jahre 1806 oder genauer gesagt bis zum Reichsdeputationsabschluss 1803 160 Stimmen circa. 8 Kurfürstentümer, 100 Stimmen im Reichsfürstenrat und 50 Stimmen für die Reichsstädte. Diese 100 Stimmen im Reichsfürstenrat sind hier besonders interessant. Sie betrafen also etwa 70 weltliche und 30 auf der geistlichen Fürstenbank. Dabei wissen wir, dass die 70 Stimmen auf der weltlichen Bank des Reichsfürstenrats von 40 Dynastien innen gehabt wurden, die zum Teil etwa die preußische bis zu 6 Stimmen noch über die Kurfürsten immer hinaus auf den Fürstenrat hatten. Und die 30 Geistlichen waren in Händen von 20 geistlichen Fürsten. Wenn ich an Clemens August oder andere Persönlichkeiten erinnere, mit 5 Stimmen auf der geistlichen Fürstenbank. So gesehen waren nach der Säkularisation eigentlich nur 40 regierende Dynastien circa, das ist jetzt eine ungefähre Zahl, vorhanden, und das ist dann gar nicht mehr weit weg von dem Endzustand der 37 übrig gebliebenen nach 1815. Ich wollte also mal sagen, diese mysteriösen Zahlen, die sich alle irgendwie begründen lassen, und bis ins Infinitum steigern lassen, wenn man jeden an sich Reichsfürsten auch noch mitzählt. Aber auch die waren sich ganz egal, dass sie kein Territorium, schon gleich gar keine Länder waren, sondern da gab es ja doch die reichsritterschaftlichen Kantone, wo 20, 30 Reichsritter in einem Kanton ihren Ritterschaftshauptmann wählten und sozusagen eine Community, eine Gemeinsamkeit bildeten. Also, das nur zur Reduktion der verschiedenen Zahlen auf das, was reichsrechtlich auf dem Reichstag galt, und zwar in Theorie und Praxis. sodann ist bei der Übersetzung ins Italienische bei Territorien Stato, ich würde warnen vor Stato bei allen Territorien, und erst recht warnen davor, die Staaten als souverän anzusehen. Es gibt im Westfälischen Frieden, im französischen Text, das Droit de Souveränité, aber der Westfälische Friede ist rechtsverbindlich, rechtsrechtlich mit seinem lateinischen Text, und da steht das Jus Territoriale. Und das Jus Territoriale war eben keine Souveränität. Ich würde bei Preußen und Österreich von Souveränität nicht vor 1740 sprechen, bei Bayern erst vom Vertrag von Ried ab. Aber das ist meine persönliche These. Also nur um hier ein bisschen, ich erwarte mir gar keine Stellungnahme dazu, sondern ich wollte nur aus meinem Blickwinkel, weil ich mich eben mit der alten Reichsverfassung näher beschäftigt habe, sagen, wie es von daher aussieht. Nur ganz kurz dazu, es hat niemand behauptet, dass die Territorien des Alten Reiches souverän gewesen seien. Ich habe gesagt, nach 1806 waren diese Staaten souverän. Dann die Zahlen der Stimmen am Reichstag sind natürlich, die Zahlen der Stimmführer sind natürlich sehr viel geringer als die Zahlen der reichsunmittelbaren Territorien. Es gab ja auch die Reichsprälaturen, die Kujatstimmen hatten. Ich rechne natürlich, man muss da jede Reichsabtei mitrechnen und die Reichsstädte ohnehin, aber auch die Reichsgrafen, die Kujatstimmen hatten, also da kommt dann schon eine viel höhere Zahl heraus als die 160, die Sie erwähnt haben. Si tratta di certi di qualche riflessione sulla realtà della antica costituzione dell'impero, che cioè il numero dei principi che avevano una sede al Reichstag, che questo numero era minore di quello che abbiamo sentito stamattina, perché in verità c'erano soltanto 160 voci al Reichstag, però fra questi erano i cosiddetti Kuriatstimmen, che cioè per esempio 10 abati, prelati, avevano un seggio al Reichstag, cioè soltanto uno di loro sedeva al Reichstag, però tutti i 10 erano Reichsfürsten, così si può prendere l'uno o l'altro numero, però si tratta della realtà del funzionamento del vecchio Reichstag. E poi si è discusso della questione della sovranità degli antichi stati tedeschi all'interno dell'impero, con due interpretazioni della pace di Westfalia. Ja, dann ist der Reinhard an der Hand. Ja, weiß, ich möchte eine ganz allgemeine Frage an Sie stellen im Zusammenhang mit Ihrer Schlussbemerkung, wo Sie versucht haben, die Reformen einzubinden in eine allgemeine Beurteilung, nämlich Übergang vom ständischen Feudalstaat zum Konstitutionalismus. Und ich glaube, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bilden die Reformen für Sie diese wichtige Zäsur, oder ist das schon der Abschluss dieses Übergangs? Nein. Für die Reform erzählen, ja, habe ich Sie ja richtig verstanden? Ja. Ja. Ich würde Ihnen recht geben, was den Aspekt der Wirkungsgeschichte betrifft. Sie wissen, dass ich über Jakobinismus forsche, aber selbst nicht dazu neige, den Jakobinismus zu überschätzen, auch von der Wirkungsgeschichte her, was viele Jakobinerforscher tun. Trotzdem glaube ich, im Sinne einer möglichen Einheit zwischen Theorie und Praxis, also zwischen Theorie und Umsetzung Wirkungsgeschichte, müsste man wohl auch die theoretischen Vorstellungen, gesellschaftspolitischen Vorstellungen, die schon zur Zeit der Aufklärung und dann von den deutschen Jakobinern entwickelt wurden, aber nicht umgesetzt werden konnten, auf die Gründe, warum, werde ich versuchen, am Mittwochvormittag in meinem Referat näher einzugehen, mit berücksichtigen. Und in diesem Zusammenhang scheint mir sehr wesentlich die Frage, ob wir nicht vielleicht überhaupt die Französische Revolution in der Frage der Beurteilung dieses Überganges überschätzen, dass nicht vielmehr, und das möchte ich zur Diskussion stellen, und das wird uns vielleicht auch noch morgen in den nächsten Tagen beschäftigen, das betrifft auch die frühe liberale Bewegung, betrifft auch den Konservativismus, nicht nur die demokratische Bewegung, Ich meine, dass die Spätaufklärung und der damit verbundene Politisierungsprozess, der sich ja zusehends intensivierte, eine Aufspaltung der politischen Öffentlichkeit in verschiedene ideologische Richtungen bewirkte. Ich will mich jetzt gar nicht auf die Frage einlassen, die mehr soziologischer Natur ist, ob es sich hier um Strömungen oder schon um eine Bewegung handelt. Mannheim hat zum Beispiel diese Frage zu beantworten versucht, was den Konservativismus betrifft, durch die Unterscheidung zwischen Traditionalismus und Konservativismus. Auf diese Debatte will ich hier nicht eingehen, das würde zu weit führen. Aber mir scheint die Aufklärung die entscheidende Zäsur zu sein, wo so Weichen gestellt wurden. Die Französische Revolution hat keine neue Bewegung mehr hervorgebracht, meine ich, sondern auch nicht mehr strukturierend eingegriffen, sondern nur mehr die Konturenschärfe herausgestellt. Das scheint mir vielleicht auch ein wichtiger Ansatz in Bezug auf die Beurteilungsfrage, wie ist das nun wirklich gelaufen mit dem Übergang vom ständischen Feudalstaat zum Konstitutionalismus. Wobei wir hier wahrscheinlich auch regional stärker differenzieren müssen. In Österreich ist diese Zäsur ganz anders anzusetzen. Wobei auch in der Beurteilung des aufgeklärten Absolutismus keineswegs, besonders in Österreich, alles linear abgelaufen ist. Ich möchte nur auf einen Aspekt hinweisen, dass zum Beispiel zunächst durch die josephinischen Reformen in der Habsburger Monarchie ein kritisches Potenzial herausentwickelt wurde, wobei die kritischen Josephiner sich nicht mehr mit den Reformen von oben zufrieden gaben, sondern das politische System Josef II. Und seine Regierungsweise frontal angriffen und Josef II. Bereits lange vor 1789, vor diesen Krisen und Unruhen, sukzessive seine Reformen wieder zurücknahm, weil er diese Gefahr rechtzeitig erkannte. Das nur so weit, ich werde dann morgen übermorgen bereit, das dazu beitragen. Darf ich kurz? Oder ja, soll ich? Bitte. Ist mir lieber, wenn ich. Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die Sie angeschnitten haben. Und wir können vielleicht morgen oder wann, übermorgen, glaube ich, ist Ihr Vortrag, darüber ausführlicher sprechen. Es ist natürlich schwer zu entscheiden, bei den, ob im Denken der deutschen Reformer die Aufklärung oder die Französische Revolution das Entscheidende war. Ich möchte sagen, beides hat sie beeinflusst. Und die Aufklärung allein hat zwar in Deutschland auch ganz beachtliche Reformen hervorgebracht im 18. Jahrhundert, aber sie gingen doch noch nicht weit genug. Und erst der Anstoß durch die Französische Revolution, auch der äußere Anstoß durch die Kriege, die die Existenz dieser deutschen Staaten erschüttert haben, hat dann doch den Ausschlag gegeben. Insofern ist die Französische Revolution irgendwie doch ein entscheidendes Novum, möchte ich annehmen, wenn auch Ihre Ideen schon früher gedacht worden sind. Sie haben ja ein bezeichnendes Beispiel, nämlich Josef II. Genannt, der sagte am Anfang der Revolution, das ist ein Plagiat an meinen eigenen Reformen, die ich bereits durchgeführt habe. Aber trotzdem möchte ich meinen, die Französische Revolution hat doch eine entscheidende Rolle gespielt. Nicht sofort, aber im Endeffekt für diese Reformen. Sie hat sie ins Rollen gebracht. Ist hinreichend klar, oder muss man übersetzen? Ja, dann bitte Herr Frankovic. Ja, dirò solo delle osservazioni, un'osservazione molto superficiale, molto banale, ma tanto per dimostrare che sono stato attento. E, dunque, da quanto ha detto il professor Weiss, io mi sono riconfermato nella convinzione che il più grande despota illuminato e il più grande principe riformatore non è Giuseppe II, non è Pietro Leopoldo, è Napoleone. Napoleone ha trasformato i paesi da lui direttamente governati e ha costretto i suoi avversari a riformarsi. E qui l'esempio tipico della Prussia. La Prussia diventa in questo momento il campione del liberalismo. Ce l'ha detto il professore Weiss, autodecisione, autonomia locale, riforme dell'esercito, riforme scolastiche, nuovo slancio culturale. L'esercito si riforma, abbiamo parlato all'Elba di Gneisenau, di Scharnhorst, Stein, Hardenberg nella riforma amministrativa. La Prussia diventa il paese della libertà, Rückert, nulla, io credo siano prussiani, credo. E il famoso Teodoro Körner, caro a noi italiani, perché Mazzoni lo ammirava, Teodoro Körner, campioni della libertà. Ora la domanda mi viene fatta e forse la risposta ci verrà dal professor Bustmann domani, e come mai questo Stato che per un decennio rappresenta la libertà, qualche anno dopo rappresenta l'assolutismo militarista e prussiano è sinonimo di oppressione, di disciplina, di uno Stato disciplinato. Scusatemi se... So. Also, ja. Dann bitte Herr Ghisalberti. Ho sentito con attenzione e interesse estremo la bellissima relazione di professore Weiss e mi sono venute in mente due cose che mi piacerebbe sentire approfondite. La prima riguarda praticamente il problema dell'area territoriale meridionale sulla quale ci siamo trattenuti ed è il problema del Württemberg. Nel 1817 abbiamo lo scritto di Hegel alla Dieta del Württemberg, in cui Hegel polemizza contro i detentori del potere politico nel Württemberg che difendono il Gutes Altes Recht, che poi è la Ständische Verfassung, che verrà reintrodotta nel 1819 e che è in certo senso quel giornalismo normativo a base ancien regime. Allora, domanda. Ma questo atteggiamento del Württemberg all'indomani della caduta dell'impero napoleonico non rivela una differente posizione di quella regione rispetto al Baden? Sì, sì. Primo punto. Seconda domanda, le faccio tutte e due, è questa. Vi è una corrispondenza, e qui non lo so se è possibile dire, sull'atteggiamento culturale di coloro che polemizzano contro il codice Napoleone, che finiranno poi, diciamo, col ritrovarsi nella scuola storica, e di coloro che polemizzano contro l'amministrazione centralizzata e le riforme costituzionali che vengono portate dai francesi? Cioè, sono gli stessi oppure sono atteggiamenti tutti differenti, con altre motivazioni? Ecco, questo. Grazie. Ja, zunächst zu Herrn Frankowitsch. Das Wort, dass Napoleon der größte aufgeklärte Absolutist war, das halte ich für sehr treffend. Und dass Preußen eine Zeit lang als ein Hort der Freiheit betrachtet wurde oder in gewissen Perioden der neueren Geschichte, das stimme ich Ihnen auch zu. Gerade auf der anderen Seite waren es kurze Perioden, glaube ich. Habe ich das so ungefähr? Ja, ja. Glaube ich, ja. Und zu Herrn Ghisalberti, Württemberg hat eine Sonderstellung in Deutschland eingenommen. Je vais reprendre en français. Fast alle bedeutenden Intellektuellen Deutschlands in dieser Zeit, also die führenden Geister, kamen aus Württemberg. Hegel, Schelling, Schiller, Uhland und Hauff später, würde ich auch nicht dazu rechnen, aber Hölderlin und viele andere. Und sie waren Anhänger der Revolution, sie haben die Revolution außerordentlich bewundert in ihren Anfängen, und das hing auch mit der Sonderstellung, mit den besonderen Verhältnissen in Württemberg zusammen. Es hatte eine starke, die Verfassung Württembergs seit 1514 gab den Ständen eine sehr starke Stellung, eine stärkere Stellung als in fast allen anderen deutschen Staaten. Andererseits gab es einen üblen Despotismus der Herzöge, die sich mit der bürgerlichen Landschaft erbittert bekämpften in dieser Zeit und diese Intellektuellen, die meist aus dem Tübinger Stift kamen, standen in einer von Jugend an in Opposition gegen diesen Despotismus und pflanzten Freiheitsbäume und erhofften von der Französischen Revolution eine grundlegende Änderung. Je vais répéter en français, le Württemberg a joué un rôle tout à fait spécial dans l'Ancien Reich. La Constitution du Württemberg de 1540 a donné aux États, aux Ständen, un rôle prépondérant à l'égard du duc, mais au XVIIIe siècle, il y avait un despotisme tout à fait terrible et les États, oui, et il y avait une lutte acharnée entre les États qui étaient des bourgeois et ces ducs despotiques et les grands philosophes qui venaient du Tübinger Stift étaient des ennemis nés de ce despotisme et espéraient tout de la Révolution française au commencement. En ce qui concerne le Code Napoléon, les adversaires du Code Napoléon, je n'ai pas tout à fait compris votre question. Ob dieselben, Leute, die gegen die, die für eine, die gegen eine neue Verfassung waren, dieselben waren, die gegen den Code Napoléon waren. Sozusagen. Dieselben Argumente, die für das gute alte Recht kämpften, auch für das gute, auch für die ständische, für die alten Normen, also ob das das gleiche, die gleichen Gruppen sind oder ob es andere sind. Je crois que, die Entwicklung war weitergegangen. Ce n'était plus la même situation qu'au dernier, dernier décade du XVIIIe siècle. C'était de fonctionnaires modernes du roi Frédéric et qui se sont opposés au Code Napoléon. Ce n'étaient plus les anciens représentants des Ständes. Ja, ich möchte nur zur Bemerkung von Herrn Bussmann diese aufregende Frage nach der Preußenfeindschaft und der Preußenbewunderung, die ja zusammengehören, sind ja nicht nur, wie Sie mit Recht sagen, Stein und Hardenberg keine Preußen gewesen, sondern auch Ranke und Treitschke keine Preußen gewesen. Nicht? Und es gibt diese ungeheure Attraktivität des preußischen Staates eben doch als Großmacht und aufsteigende Großmacht natürlich für das ganze Reich, für die kleinen Staaten. Wir haben dasselbe auch bei Österreich, dass während der ganzen Neuzeit und noch im 19. Jahrhundert gibt es immer wieder Leute, die aus dem Reich kommen, in österreichische Dienste treten, weil sie nur hier wirklich aufsteigen können, weil sie in die Karriere machen können. Das geht vom 16. bis ins 20., wenn Sie wollen, Jahrhundert, aus Vorderösterreich vor allem, da spielen dann Familientraditionen eine Rolle. Und dasselbe gibt es natürlich auch bei Preußen. Und als Preußen Österreich überflügelt mit der Gründung des neuen Deutschen Reiches, ist es ganz natürlich, dass es auch in Österreich außer der Preußenfeindschaft auch eine Preußenverhimmelung, eine Preußenschwärmerei oder wie das die Gegner nannten, die Preußenseuchler, das war die gesamte Gruppe um Schönerer bis hin zu Adolf Hitler, noch Adolf Hitlers sehr seltsames Verhältnis zu Preußen, das auch eine Hassliebe aus Bewunderung und gleichzeitig auch Ableihung war, ist ein sozusagen pathologischer Fall dieser Haltung. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, die preußische Toleranz. Sicher, Sie haben recht, ich möchte aber nur daran erinnern, dass zum Beispiel nach dem preußischen Siegen von 1866 und 1870-71 die liberale, großbürgerliche, neue freie Presse in Wien, die vorwiegend vom deutsch-jüdischen Bürgertum getragen war, als Gründe für die Erfolge Preußens gegenüber Österreich sagte, das ist eben immer der Staat auch der konfessionellen Toleranz gewesen, während bei uns in Österreich der Klerikalismus herrscht. Also dieses Bild der preußischen Toleranz hat das im 19. Jahrhundert ungeheuer stark gewirkt. Posso tradurlo in le tue parole, per quello che riguarda la l'odio contro i prussiani e dall'altra parte anche l'ammirazione per i prussiani, c'era naturalmente per tutto il tempo per la Prussia c'era naturalmente una certa avversione, militarismo eccetera, ma c'era sempre anche questa attrazione di uno Stato grande in continua ascesa che offriva delle possibilità di carriera, e lo stesso era anche vero per l'Austria, perché per tutti i 4 o 5 secoli venivano sempre da questi piccoli stati, adesso non ne abbiamo più di questa mappa, carta molto piccola, anche se non erano 1700, ma basta solo vedere la carta geografica, che lì la gente non aveva la possibilità tanto di far carriera come in Prussia e in Austria. E viene poi, quando la Prussia vince, nel 66 unisce la Germania, c'è perfino in Austria un gruppo, il gruppo di Schönerau, di cui poi discende Hitler, che ammira la Prussia, dice quelli sì, quelli erano i grandi, c'è questa ammirazione, perfino delle volte esagerata, che va d'accordo in altri ceti, spesso delle volte anche nella stessa famiglia, uno ammira la Prussia, l'altro la detesta, c'è questa attrazione. E odio amore degli austriaci, e diciamo il caso, ultimo caso più patologico è poi quel caso di Hitler, eccetera. E per la tolleranza c'è lo stesso, solo ricordato che dopo le vittorie prussiane del 66, e del 70-71, per esempio la stampa liberale, il grande giornale di lingua tedesca, viennese, borghese, tedesco, ebraico, perché gli ebrei dell'Austria erano tutti una gran parte dei nazionalisti tedeschi molto, molto forte, mette come esempio la Prussia è stato lo Stato tollerante per dei secoli, mentre da noi regna il clericalismo, e allora bisogna opporlo. No, il senso piuttosto della domanda che è uno degli interventi che volevo fare era sostanzialmente intorno a queste riflessioni che sono fatte adesso e che in parte ha anticipato il professor Frankovic. Il problema che faceva era un po' questo qui, della verifica di come questo bastione del liberalismo renano poi sostanzialmente si rivolge verso la Prussia, e si rivolge e attraverso la Lega Doganale, no, il solferato, che cerca questo tipo di rapporto con la Prussia, e poi nel 48, quando a Francoforte proprio la Prussia si rivolge per, evidentemente, voglio dire, nella idea di una Germania, il liberalismo, diciamo, occidentale, che include anche la Prussia. Ora, indubbiamente questo è un fatto che si può spiegare con le cose che diceva il professor Vanka, cioè c'è l'attrazione del grande Stato, c'è l'attrazione della grande forza che questo rappresenta, delle possibilità che offre. Ecco, dicevo, non c'è anche un legame con una tradizione liberale, che poi era quella che citava appunto Frankovic, che appunto è quella di Humboldt poi, no? Che anche fornisce degli elementi di contatto, di collegamento in sostanza, per cui appunto forse appunto anche il liberalismo prussiano ha, sebbene sconfitto dopo il 48, ha un suo ruolo in questa, diciamo, storia del liberalismo tedesco. Sì, ma io non ho capito bene. Lei diceva che la Renania, che il liberalismo renano si è rivolto alla Prussia? Sì, ci sono evidentemente degli interessi del liberalismo renano verso la Prussia, cioè, se non altro appunto questi rapporti che si stabiliscono attraverso la Lega Renana. Sì, ma sono piuttosto interessi economici. Ecco, ma poi nel 48 c'era l'offerta addirittura della corona di Prussia, della corona di Germania, di Prussia. Quindi voglio dire in sostanza, forse... Wollen Sie darauf antworten? Vielleicht. Das ist also wahrscheinlich sehr, sehr kompliziert. Bisogna anche distinguere tra i vari momenti e tra le fasi del processo nazionale. Mi pare che con questa domanda entreremo in tutto un altro argomento, perché nella situazione del 48 si vedeva chiaramente che esistevano due possibilità e che quella della Grande Germania non era realizzabile, perché con questa Austria ormai internazionale non si poteva creare uno Stato nazionale, ed è perciò che la maggioranza dei liberali si rivolgono dopo lunghe esitazioni alla Prussia. Non è una scelta liberale nel senso stesso della parola, ma è già uno dei tanti compromessi che i liberali tedeschi credevano di dover accettare, perché si diceva dobbiamo creare dapprima l'unità, poi arriveremo anche alle istituzioni liberali. Also ich glaube, dass man hier unterscheiden muss, wenn hier gesagt wird, wie kommt es, dass also der Liberalismus sich 1848 an Preußen wendet und Friedrich Wilhelm IV. Die Kaiserkrone anträgt. Da muss man wohl doch sehr stark überlegen, dass zwischen 1790, 1815, 1848 grundverschiedene Situationen sind. Und dass 1848 der großdeutsch-kleindeutsche Gegensatz auf dem Thema liegt, der hier aus unserem Thema ganz weit herausführen würde. Und dass die Deutschen, dass eine Mehrheit der deutschen Liberalen nach manchem Zögern dann 1848 glaubte, auf die preußische Seite gehen zu müssen, weil nur mit Preußen der nationale Einheitsstaat zu verwirklichen war. Und weil man also nicht so sehr damals doch Preußen als liberales Modell, sondern Preußen als einzige Möglichkeit zum Nationalstaat betrachtete. Und damit sind wir auf der Ebene der vielen Kompromisse, die deutschen Liberalen haben schließen müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Müssen wir eine weitere Sitzung, für einen Satz. Dieselben Leute, die in der Frankfurter Nationalversammlung im Jahre 1849 dem König von Preußen die Kaiserkrone angeboten haben, haben wenige Monate vorher mit einer viel größeren Majorität den Erzherzog Johann, also den Habsburger, zum Reichsverweser gewählt. Erst als sich zeigt, dass das unmöglich ist, dass man die berühmte Frage an Österreich, Österreich lehnt diese Auflösung, die gefordert wird, ab, erst da stimmt eine relativ schwache Mehrheit für die, für das Angebot der Krone, und vier wichtige Stimmen kommen von österreichischen Abgeordneten. Österreichische Abgeordnete, die selbst sagen, geben wir den Preußen die Krone, weil nur er kann die deutsche Einheit schaffen, auch wenn wir dann draußen bleiben müssen. Ja. La capito cosa ho detto? Che gli stessi che hanno offerto la corona dell'impero a Federico Guglielmo IV, pochi mesi prima hanno eletto con una maggiore maggioranza l'arciduca Giovanni come luogotenente del futuro impero germanico. Solo quando poi vedono che è impossibile, perché l'Austria non vuole dividersi, eccetera, secondo le proposte del progetto di Costituzione, allora una piccola maggioranza vota per l'offerta della corona alla Prussia, e fra i quali quattro deputati austriaci che dicono sì, offriamo la corona al re di Prussia, anche se noi austriaci dobbiamo poi rimanere fuori col grande dolore, eccetera, dal futuro impero germanico. So, jetzt hat sich die Rednerliste noch um weitere Namen vergrößert. Wir haben jetzt noch 5 Interventi. Und deswegen bitte ich, dass man so interessant alle diese Ausweitungen sein mögen, doch bei den äußerst problemreichen Darlegungen über die napoleonische Zeit bleibt. Denn wir haben ja morgen und übermorgen, wenn wir über Demokraten, Liberale, Konservative sprechen, noch genug Gelegenheit, auch Probleme der 20er, 30er, 40er Jahre zu behandeln. Allora dunque Corsini. Ma io posso anche rinunciare. Ma tu non devi rinunciare, tu puoi, ma non devi. Favorire il corso dei lavori. E io sono stato presente una decina di minuti, mi scuso, e perciò non so se quello che dico è già stato oggetto di un intervento. Brevissimamente, ho sentito parlare al mio ritorno, oltre che nella relazione, del professor Weiss delle riforme scolastiche. Mi do un discorso. Le riforme scolastiche. E questo mi rafforza nella convinzione che non si può parlare così globalmente di riformismo senza fare alcune distinzioni sul contenuto delle riforme, sull'indirizzo e sullo spirito delle riforme stesse. La riforma scolastica, ad esempio, che è venuta prima di quello che siano stati il riformismo e anche l'esito della rivoluzione francese e il riformismo napoleonico, risale addirittura agli inizi della seconda metà del Settecento. Se pensiamo che il grande riformatore scolastico austriaco, il von Feldwiger, era stato chiamato da Maria Teresa mentre prima prestava servizio, se ricordo bene, alle dipendenze della Prussia, alle dipendenze della Prussia. Questa riforma scolastica, e come altre riforme di razionalizzazione dell'amministrazione dello Stato, di superamento del frazionamento giuridico territoriale che proveniva dai secoli precedenti, sono qualche cosa che non dipendono affatto né dall'eredità della Rivoluzione francese né dall'eredità napoleonica. L'opposizione contro il riformismo napoleonico è venuto, vero, io ritorno sul mio chiodo fisso, anche se sono vero, di sollevare le obiezioni del mio amico vero Disalberti, ma ne abbiamo parlato a Felchi. L'opposizione al riformismo napoleonico è venuto per quella esasperazione del centralismo che è stato introdotto nella amministrazione dello Stato. Sì, è vero. E pertanto farei veramente una netta distinzione, vero, che non, questo riformismo ha orientamenti diversi, spirito diverso e anche naturalmente fini politici, vero, soteriani ben diversi. Grazie. Buonasera. Ja, wenn ich richtig, vielleicht können Sie mich korrigieren, wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie erstens gesagt, die Schulreform ist nicht unbedingt ein Ergebnis der Revolution und Napoleons gewesen. Es gibt da eine Kontinuität zum 18. Jahrhundert hin. Und zweitens, der Gegensatz, die Opposition gegen die napoleonischen Reformen kam durch das Übermaß an Zentralismus. Ja, da bin ich absolut d'accord mit Ihnen. Ja. Herr Bruder. Im Vortrag ist sehr deutlich geworden, dass also aufgrund der verschiedenen Reformmaßnahmen in der Napoleonzeit der deutsche Südwesten, wenn man das nun mit dem Sammelbegriff sagen darf, also in konstitutioneller Hinsicht der fortgeschrittenste Teil Deutschlands war, während also in wirtschaftspolitischer Hinsicht hinter Preußen zurückgefallen ist. Und ja auch also der vormärzliche Liberalismus, also wenn man nur an Rotteck als den bekanntesten Vertreter denkt, wirtschaftspolitische Vorstellungen hatte sich also sehr bald als völlig überholt erwiesen haben. Meine Frage wäre jetzt, ob Sie da irgendeinen Zusammenhang mit den unter französischem Einfluss durchgeführten Reformen sehen, wenn man daran denkt, dass Frankreich ja auch nicht gerade ein Land ist, wo wirtschaftsliberale Traditionen besonders stark sind. Da erscheint Ihnen dieser Zusammenhang zu sehr konstruiert. Ich glaube, dass die Industrialisierung Frankreichs durch die napoleonische Zeit stark gefördert worden ist. Also das war kein retardierendes Moment für die französische Industrialisierung. Im Gegenteil, auch der gewaltige Bedarf der Armee hat ja die Industrialisierung gefördert. Bei den süddeutschen Staaten hat zwar die Industrialisierung auch durch die Kontinentalsperre gewisse Impulse erhalten, aber die waren eben noch nicht so, die Hauptindustriegebiete waren in Preußen, das Saargebiet, Oberschlesien, vor allem das Ruhrgebiet, während die süddeutschen Staaten begannen mit ihrer Industrialisierung in den 20er, 30er Jahren. Sie waren absolut nicht unmodern, aber es war noch nicht so viel los wie in Preußen. Also ich glaube nicht, dass das napoleonische Reformmodell die Industrialisierung gehemmt und behindert hätte. Durchaus nicht. Bitte, Herr Heinrich. Ich will nur eine kurze Anmerkung machen und dann ein Problem zur Diskussion stellen. Das ist vielleicht interessant. Also als erstes ist, man darf den militärischen Sektor, glaube ich, auch nicht vergessen, der nun in seiner Auswirkung durch die Französische Revolution gerade für Deutschland eine bestimmte Bedeutung bekommt. Das liegt also beispielsweise daran, dass, dass die Übernahme des Prinzips Levé en masse eben gerade für das preußische Heer quasi eine Art Revolution dargestellt hat. Andererseits eben auch dann, was die Taktik angeht, die Einführung der Tirailleur-Taktik, also der sozusagen gruppenkontrollierenden Soldaten ab dem Gelände, die also die alte Schlachtreihe völlig ablösen, ist natürlich auch eine Revolution. Und was vielleicht noch am allerwichtigsten ist, vor allem die Suche oder die Findung eines neuen Soldatenbildes, der sich nun identifiziert mit dem Land, mit dem er kämpft, der nicht mehr hineingepresst ist. Man denke nur an die Lamentationen, die also beispielsweise in Preußen über das Presswesen, nicht jetzt gepresst, sondern das reingepresste Soldatenwesen da war, dann wird einem das klar. Das nur so als Anmerkung, was sicherlich ein Modernisierungsschub ist, der von der französischen Revolution ausgeht, über Napoleon weitergeführt oder in Preußen ganz direkt einwirkt. Ja. Wichtiger erscheint mir und für mich auch interessanter ist die Frage nach der Wirtschaft und der sozialen Entwicklung. Und da hätte ich einfach etwas langsamer und deutlicher sprechen. Da hätte ich einfach gerne einmal die Frage gestellt, nach der doch disparaten Entwicklung auf sozialen und wirtschaftsgeschichtlichen Gebiet durch die einmalige Einführung der Gewerbefreiheit in Preußen 1808, wenn ich mich recht entsinne, und der Nicht-Einführung in den Südsudeten. 1812, ja. Und der Nicht-Einführung in den süddeutschen Staaten, also Bayern, ja, glaube ich, erst in den 60er Jahren und wenn ich mich entsinne, auch Sachsen erst in den 60er Jahren. Es ist ja so, in Preußen wird durch die Einführung der Gewerbefreiheit eigentlich der Weg bereitet, der Nährboden bereitet für die Polarisierung breiter Massen. Dadurch, dass nun auf einmal auf einem bisher vom Zunftwesen beherrschten Markt sehr viele Anbieter nun auftreten, weil jeder nun sein Gewerbe ausüben kann, müssen natürlich die meisten Anbieter wieder rausfallen. Das heißt, sie müssen untergehen, sie sinken sozial ab. Auf der anderen Seite haben sie wirtschaftsgeschichtlich den Vorteil gehabt, dass natürlich die wirtschaftliche Entwicklung dadurch durch Produzenten enorm gefördert worden ist, nach dieser Durchstrecke von etwa 30 Jahren. In Bayern und Sachsen ist es ganz anders. Und dennoch meine ich, also ich kenne die sächsische Situation etwas besser, in Sachsen ist es also jedenfalls genauso, die Entwicklung jedenfalls vergleichbar, nur dort wird die Gewerbefreiheit eben nicht eingeführt. Meine Frage nun ist einfach, können Sie nochmal gerade von Bayern aus, weil Sie da eben der Kenner sind, die Entwicklung gegenüber Preußen parallelisieren? Könnten Sie unter Umständen gleich auf Französisch antworten, verstehen Sie alle, dann brauchen wir nicht übersetzen. Ja, es wird mir vorgeschlagen, auf Französisch zu antworten, aber ich weiß nicht, ob das Sinn hat. Ja, ich bin vollkommen Ihrer Meinung in Bezug auf die Bedeutung des Militärs und der neuen Kriegführung, Art der Kriegführung im Gefolge der Militärreform und der allgemeinen Wehrpflicht. Das war auch eine Revolution, die auf französisches Vorbild zurückging, die bezüglich der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Sie haben gefragt, ob in den Staaten, in denen die Gewerbefreiheit eingeführt worden ist, die Entwicklung wesentlich anders gelaufen ist, als in denen sie nicht eingeführt worden ist. Es war so, in der Vormärzzeit, da wo Gewerbefreiheit war, gab es zu viele Meister und sie haben nur allein arbeiten können und waren zum Teil unter dem Existenzminimum. Und wo es keine Gewerbefreiheit gab, gab es zu viele Gesellen, die nicht Meister werden konnten. Also die sozialen Probleme waren ähnlich. Nur ist in Preußen durch die Bewegung vom Land in die Stadt die soziale Frage ganz wesentlich, hat sich ganz wesentlich schärfer gestellt als in den süddeutschen Staaten. Ja. Und das, was ist nun? Befrage ich doch das. Herr Fenske, bitte. Das war 1848 und dann durch den Ausgang zu erledigen. Ah ja, danke. Und Herr Bußmann? Das klemmt wie ein Finger, das ist 18 Uhr. Bitte. Ich möchte das morgen darauf eingehen. Die Irreführung durch die hegelische Philosophie im Laufe des 19. Ja, das ist natürlich ein höchst interessanter Aspekt. Ja. Es ist jetzt zwar nicht gelungen, in dem Moment fertig zu werden, wenn der Bus fährt, aber immerhin, wir sind zu einem gewissen Abschluss gekommen und ich glaube, dass die beiden Referate des heutigen Tages in sehr verschiedener Weise aufgewiesen haben, wie entscheidend für die politische und soziale Modernisierung Italiens und Deutschlands die französische, genauer napoleonische Zeit gewesen ist. Von Herrn Bußmann zu Herrn Frankowitsch sind höchst wichtige Fragen auf den Tisch gelegt worden. Auch das ganze Problem, was Herr Reinhalter schon mal vorweggenommen hat, die Frage, ob dieser Modernisierungsprozess durch die Aufklärung oder durch die Revolution angeregt worden ist. Aber zu Herrn Frankowitsch könnte man ja ergänzend sagen, und das wird uns weiter beschäftigen, hat nicht trotz aller Parallelität der Entwicklung die französische Zeit sich dann doch in Italien ganz anders ausgewirkt als in Deutschland, weil auf die Dauer in Italien die Kräfte eben stärker geworden sind, die zur freiheitlichen Staatsgestaltung übergehen wollten, während in Deutschland zwar technisch alle Einzelheiten der französischen Gesetzgebung angewandt worden ist, aber hinter diesem Reformismus eben doch gerade auf der preußischen Seite die alte Konzeption des autoritären Staates stehen geblieben und letztlich nur verstärkt worden ist. Denn die weitere Entwicklung ist ja in verschiedene Richtungen gelaufen. Aber damit sind wir eben bei Fragen, die uns weiter beschäftigen werden. Ich glaube, dass insgesamt heute zwei sehr gute Anfänge gemacht worden sind und dass diese Anfänge durch die Diskussion vertieft worden sind. Also allen vielen Dank und angenehme Erleichterung für den Rest des Tages. Und dann werden wir halt morgen und eben mit den Konservativen dann fortfahren. Und heute nochmals erinnern, um 20.30 Uhr im Ristorante Roma. Ja, das hielt ich für eine die hauptsächliche Erleichterung. Tutte le vie vanno a Roma. Tutto finisce a Roma. Non lo so, ci sarà. Non lo so.